Hallo und herzlich willkommen bei Wechselzone Podcast Episode 81. Ich bin der Adrian und an meiner Seite der Lukas. Hallo. Und der Thomas. Schönen guten Abend. Hi. Also, heutige Episode vollgepackt mit richtig, eigentlich mit zwei Themen, aber mit richtig coolen Themen. Zum einen, Lukas war letzten Sonntag beim Essen, beim Marathon. Dazu wird er ein bisschen was erzählen. Und danach natürlich das große Thema Hawaii. Gut, starten wir aber mit Lukas. Ja, erzähl mal, wie lief es denn? Ja, also ich versuche mich kurz zu fassen, denn ich glaube, das Ironman-Thema wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es war von der Zeit her, fand ich es okay. Wir sind so ein bisschen ein paar körperliche Differenzen passiert. Deswegen war es von der Zeit her nicht nochmal was Neues, Besseres als vorher. Aber ich will hier nicht lange um heißen Brei reden. Fangen wir mal ganz kurz an. Ich bin am Samstag zum Matt angefahren nach Essen. Der wohnt ungefähr 500 Meter vom Baldeneysee. Das war einfach quasi perfekte Lage. Dafür auch nochmal hier tausend Dank an Matt, dass ich da übernachten durfte und für die sehr tolle Beherbergung. Matt hatte sich den Fernseher geschnappt und über das iPad dann quasi den Ironman gestreamt. Ich habe das Schwimmen leider verpasst und kam eigentlich genau richtig zum Radfahren. Und ja, den Radlaufpart hatte ich so zum größten Teil gesehen. Ja, bin eigentlich relativ gut aus dem Bett gekommen, also musste jetzt nicht irgendwie noch anreisen oder so, von daher alles super gewesen eigentlich, habe mich auch sehr gut gefühlt, wir sind dann halt ein Stückchen runtergefahren, weil es geht halt einen Berg runter erst und müsste man später wieder hoch, das wäre halt ein bisschen doof mit schweren Beinen, aber trotzdem mussten wir noch ein Stückchen gehen, haben uns leicht mal einen halben Kilometer oder einen Kilometer so ein bisschen eingelaufen quasi, bis man dann, wo die ganzen Athleten halt waren, wo der Aufenthaltsbereich war, sag ich jetzt mal. Dann ging es eigentlich relativ schnell schon los. Ich habe eigentlich, vielleicht einen kleinen Ticken zu schnell angefangen. Die ersten 3 Kilometer mit 4,20 habe ich bei Strava später gesehen. Habe mich dann ganz gut eingependelt, weil ich wollte eigentlich einen 4,30er Schnitt zumindest über den Halbmarathon bringen. Und dann halt nochmal schauen, wie lange ich es halten kann, beziehungsweise ob ich nochmal ein bisschen schneller werden konnte. Das war so mein Plan für den Marathon. Und die Strecke an sich war eine sehr angenehme Strecke, weil sie ist ja stellenweise kilometerlang wirklich nur gerade. Es geht, ein bisschen wellig ist sie schon, also muss man schon sagen, aber also knapp 200 Höhenmeter hat sie, ne, meine ich. Ja, es gab ein kleines Problem, was, ich denke, viele vielleicht ein bisschen gestört hat, und das ist so bei Kilometer 11 oder ich glaube später 36, 35, dann geht es über eine Brücke und da muss man so eine Wendel nach oben laufen, da macht man doch schon einige Höhenmeter, ja, und dann ging es über die Brücke und dann ging es wieder rechts und dann läuft man wirklich auf, ich weiß nicht, was es war, eine Kraftfahrtstraße oder eine Autobahn, und dann läuft man die Autobahn halt so leicht die ganze Zeit hoch, ja, aber ich fand das gar nicht so unangenehm, ich fand das eigentlich sehr angenehm, da diese Strecke zu laufen. Das Problem war dann, da waren wir schon bei Kilometer 15,5, kam die Wende und man lief einfach quasi diese 3 Kilometer wieder zurück. Und ich hab gedreht und in dem Moment war die Sonne, war schon so ungefähr 12 Uhr, kurz vor 12, denke ich, war es, stand die Sonne ziemlich hoch und dann kam halt der ganze Gegenwind. Ja? Also ich hatte es gar nicht gemerkt, aber ich hatte auf der Hinfahrt ständig Rückenwind gehabt. Ne? Das hatte ich dann halt auf dem Rückweg, hatte ich das dann halt nicht mehr und bin dann gerade so 2 der 3 Kilometer, glaube ich, so mit 4,40er Schnitt habe ich mich durchgekämpft, bis dann endlich wieder ein bisschen, wie man das halt von der Kraftfahrtstraße Autobahn kennt, ist es halt alles sehr offen. Ja? Also da weht der Wind halt durch und dann später, wenn es wieder ein bisschen bebaut ist, dann oder auch wenn es in die Wälder geht, sage ich jetzt mal, ist er leicht windgeschützter, sage ich jetzt mal. Wetter war, ja, wie die meisten in Deutschland wahrscheinlich wissen, sehr angenehm mit 22, 23 Grad zur Mittagszeit, aber es war leicht windig, aber ehrlich gesagt will ich das nicht als Ausrede benutzen, weil ich persönlich das nicht schlimm empfand, dass es jetzt irgendwie so übelst heiß wäre oder sowas. Es gab auch viele Schattenpassagen, also so war es jetzt nicht. Ja, und Muss man hier mal vielleicht nochmal Tim erwähnen, der halt auch mitgestartet ist, der ja im Vorfeld gesagt hat, wenn ich einen Essen-Marathon laufe, läuft er halt den auch mit. Und seine Bestzeit war, glaube ich, 3,33 oder sowas in der Art. Auf jeden Fall, er wollte unter 3,30 kommen. Und der Matt hat ihn dann in der zweiten Runde, ist er damit eingestiegen und hat ihn dann ein bisschen mitgezogen. Dann stand er halt beim Start-Zielbereich, was dann natürlich nicht der Halbmarathon war, sondern etwas später, bei Kilometer 26 ungefähr. Ich hatte ihm so ein Gel gegeben, er ist ein Stückchen mitgelaufen, gefragt, wie es geht. Und ich so, ja, läuft ganz gut. Ich musste jetzt leider auf 4,35 ein bisschen runtergehen, weil ich habe schon gemerkt, es läuft nicht ganz so flüssig zu der Zeit. Es war halt auf der Seite des Sees ein bisschen, ein bisschen schwieriger zu laufen, weil der Gegenwind von daher eher mehr war als auf der Gegenseite, sag ich mal so. Und dann kam ich halt in den Bereich, wo es wieder quasi um den See rumgeht. Und dann ging es auch leicht abschüssig und da habe ich ja nochmal auf 4,20 erhöht. Ja, und dann war es so quasi um den Scheitelpunkt des Sees rum und dann ging es halt wieder in diese ganze gerade Strecke und da ist es mir passiert, dass mir der Muskel zugegangen ist, ja? Also der rechte Oberschenkel, das hat sich dann irgendwann so angefühlt mit jedem Schritt, den ich gemacht habe, als würde ich mir selber mit der eigenen Faust auf den Oberschenkel schlagen, ja? So ganz komisch hat sich das angefühlt. Und das habe ich so 2-3 Kilometer mir quasi mit angeguckt, habe das Tempo dann ein bisschen gedrosselt und dann kam ich zu dieser schon besagten Brücke, das war dann bei Kilometer 36 und dann ging es halt diesen Berg rauf und da hat es mich dann komplett zerfetzt, ich musste stehen bleiben, ich konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr richtig auftreten, das tat richtig weh und habe dann erstmal verpflegt, weil da gerade die Verpflegungsstelle war. Bin dann ein Stückchen gegangen und als ich quasi wieder so in der Nähe der Brücke war, also ihr müsst euch das vorstellen, das war wie so ein Kreis, ja, und dann, als ich wieder oben auf der Brücke war, bin ich wieder angelaufen, es ging auch wieder und ja, das ging dann so 2 Kilometer, dann musste ich wieder stehen bleiben, weil es wieder nicht mehr richtig ging, es tat immer mehr weh. Bin dann wieder mal so 200 Meter gegangen und habe gesagt, komm, jetzt versuch's nochmal. Bei Kilometer 39 kommt die nächste Verpflegung und zwischen 38 und 39 war halt auch der Halbmarathon und da war eine Uhr aufgestellt. Und ich habe dann ausgerechnet, selbst wenn ich in dem Tempo weiterlaufe, schaffe ich eine 3,15. Und ja, da mein Rekord bei 3,12 liegt und das einfach, wie soll ich sagen, es war einfach nicht mehr angebracht, da jetzt nochmal großartig was zu riskieren oder was, ob ich jetzt 3,15 oder 3,23 laufe, habe ich mir gedacht, war es mir egal, habe ich einfach das Tempo so weit wie möglich rausgenommen und versucht, schadlos, ohne größere weitere Verletzungen durchzukommen. Ich bin dann zwischen Kilometer 39, bei Kilometer 40 musste ich nochmal stehen bleiben und in dem Moment habe ich mich so geärgert, ich habe so einen leichten Wutschrei rausgelassen, weil ich schon wieder stehen bleiben musste, weil es einfach nicht ging. Ja, dann habe ich mich wieder so ein paar Meter durchgehen gequält, sag ich mal, und ich hatte mich auch nicht getraut, mich zu dehnen, weil ich dachte, ich krieg da einen Krampf oder so, deswegen bin ich als weiter immer nur gegangen bis und so, ja, da bin ich mal ein Stückchen länger gegangen und jetzt habe ich so auf die Uhr geguckt, auf meine Armbanduhr habe ich dann geguckt, dann stand 40,7 und dann habe ich gedacht, komm, das läufst du jetzt aber durch, ja, und dann habe ich mich echt zusammengerissen, habe nochmal die Zähne zusammengebissen und bin losgelaufen in einem ganz moderaten Tempo, ich glaube 5,25 oder so oder 5,20 und bin dann halt diese 1,5 Kilometer dann nochmal gelaufen, dann läuft man von dieser Strecke nochmal so einen leichten Links-Rechts-Links-Kombination und dann ist man auch am Wasser, da ist so die Regatta-Bahn-Tribüne und da war es richtig windig und dann fing auch mein Magen an zu rebellieren und das war noch eine ganze Ecke zu laufen, dann gehst du mal rechts und dann lief man hinter der Tribüne quasi ins Ziel. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, also wenn das jetzt noch weitergeht, dann muss ich mich hier echt übergeben. Also es wurde einfach immer schlimmer. Mein Bein wurde auch nicht besser und ich bin dann irgendwie noch, dann habe ich auf die Uhr geguckt, stand irgendwie 3,19 irgendwas und ich habe dann nochmal versucht, alles zu geben, dass ich wenigstens unter 3,19 ins Ziel komme und so war es dann halt auch. 3,19,45 habe ich es dann ins Ziel geschafft. Hab dann nochmal ganz kurz gewartet. Ich habe unterwegs mal überlegt, ob ich auf den Tim und auf den Matt warten sollte, die ja dann auch nicht weit hinter mir waren, aber ich habe das dann, verworfen, da ich dachte, komm, zieh das ordentlich durch, soweit es geht, und dann hast du wenigstens auch das anständig über die Bühne gebracht und bin dann Im Ziel habe ich dann gewartet auf die 2 und ja, hier nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Tim, der es in 3:29 und ein paar zerquetschte auf jeden Fall geschafft hat, der dann auch überglücklich ins Ziel gekommen ist und ja, wenigstens hat einer von uns dann sein Ziel erreicht, sage ich mal, für den Tag. Ja, aber trotzdem Glückwunsch, trotzdem ja, sauber über die Bühne gekriegt, nachdem die letzten Marathons bei dir eher so, ne, dir gut von der Hand gingen, hast du diesmal auch mal erfahren. So die andere Seite des Marathons hast du mal so mitbekommen. Aber ich muss sagen, Hut ab, gut durchgequält. Wahrscheinlich war einfach das Wetter für dich nicht schlecht genug, um nochmal einen rauszuhauen. Ja, das habe ich jetzt schon öfters gehört, aber wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich hätte ich auch mit etwas kälteren Temperaturen auch noch, aber ich weiß nicht. Vielleicht, es war, also ich schiebe es einfach ein bisschen auf die unterbrochene Vorbereitung mit dem 2 Wochen Urlaub, die ich dann hatte, die ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen konnte und dadurch, ja. Denke ich, dass es daher herrührt, so genau weiß ich jetzt auch nicht. Weiß nicht, vielleicht kann der Adrian nochmal was dazu sagen, wenn er möchte. Aber ja, ich weiß jetzt Bescheid fürs nächste Mal und werde mich auf jeden Fall nochmal für den nächsten umso härter vorbereiten, sagen wir es mal so. Ja, wie sagt man so schön immer, win or learn. Ja. Genau. Das, so sieht's aus. Das kann ich daraus ziehen. Ja, im Endeffekt, hast du ja auch recht. Also so mittendrin 2 Wochen Unterbrechung ist halt so suboptimal. Du bist zwar da so ein bisschen was gelaufen, aber es war nicht wirklich ein Marathontraining. Ne? Es war jetzt nicht irgendwie was Spezielles für den Marathon. Und ja, deshalb, also finde ich die Zeit wirklich gut. Ich finde sie wirklich, wirklich okay. Also wie gesagt, ohne die Krämpfe wäre da auf jeden Fall deutlich mehr drin. Aber so ist das, ne? Das gehört auch zum Marathon. Ja. Jetzt musst du dir eins aussuchen, wo es kalt und regnerisch ist, dann gibt es wieder eine Bestzeit. Ja, Alaska vielleicht. Nee, ich hatte auch, also ich bin jetzt auch gar nicht, ich mag die Zeit, also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm für das, was war, finde ich es auch sehr okay. Ich bin eher ein bisschen von meinem Körper enttäuscht, dass er mich da so in den Stich gelassen hat, weil ich merke es bis jetzt immer noch, dass ich mit meinem rechten Oberschenkel leicht Schmerzen habe. Ich wollte eigentlich morgen ins Training, wenigstens mal leicht laufen, aber ich glaube, davon muss ich erstmal nochmal 1-2 Tage absehen, weil es immer noch beim Gehen allein, noch nicht mal irgendwie Treppen oder so, aber selbst beim Gehen allein tut es eigentlich immer noch weh, also das... Das ist besser, wenn du noch ein paar Tage Pause machst. Also, nein, die Saison ist ja so gut wie vorbei. Mit der Staffel in Frankfurt, das ist ja eher so just for fun. Das ist ja auch erst Dienstag heute. Ja, genau, das auch noch. Das so. Ja. Aber ich finde, weißt du, es sind ja nicht immer die Zeiten. Also, gerade solche, weißt du, solche Rennen, dabei lernst du auch viel. Weißt du, sich da durchzuquälen, nicht zu sagen, okay, ich gebe auf oder weißt was ich, sondern einfach zu sagen, ey, beiß die Zähne zusammen und lauf durch und das hast du genau richtig gemacht. Und ich finde, manchmal muss man halt so ein bisschen so in sich gehen und gucken, wie verlief das Rennen. Ne? Zwar vielleicht von der Zeit nicht so, wie man sich vorgestellt hat, aber von der Art und Weise, wie man gelaufen ist, ne, war das dann, finde ich, richtig gut. Ja, aber ich habe als kleine Wiedergutmachung war ich gestern einen Tag im Mediterraner in der Nähe von Köln und habe ein bisschen sauniert. Danach ging es mir auch körperlich wieder ein bisschen besser. Vielleicht mache ich das in Zukunft öfters, dass man nach einem schweren Marathon oder so in die Sauna gehe oder in die Therme gehe. Das war echt, echt angenehm, muss ich sagen. Ja. Judy, aber ich würde sagen, von nicht so ganz erfolgreichen Marathons oder von einem, sagen wir mal, guten Marathon bis gehen wir zu einem aus deutscher Sicht sehr erfolgreichen Ironman Hawaii, der viele Überraschungen und viele, noch mehr Rekorde mit sich gebracht hat. Ja, und viele auch komische Ereignisse beschert hatte. Ganz von vorneweg angefangen mit dem komischen Wetter in Hawaii, das gar nicht so wie Hawaii berüchtigt ist, schlecht oder windig oder so, sondern eher so milde europäische Verhältnisse mit Regen zuvor. Also ich habe die Jungs gerade vom Schwimmbad da mit dem Fahrrad dann rauslaufen sehen über die Matte und da hat das Wasser nur so gespritzt. Ne? Das war schon, sah schon echt hart aus. Aber gut, fangen wir doch mal mit den Männern an, die ja, der Schwimmpart, würde ich mal behaupten, standesgemäß durch Josh Amberger bestimmt wurde, der sich, wie ich mir zutragen lassen habe, auch mal umgeguckt hat, warum die Leute immer noch hinter ihm dran sind und er nicht alleine vorne wegschwimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass er diesmal vielleicht einfach gesagt hat, komm, ich hau jetzt nicht alles beim Schwimmen raus, sondern ja, mach's mal taktisch ein bisschen clever und guck, dass ich noch wen dabei habe, der mit mir vorne Rad fährt. Ja, so würde ich das auch einschätzen, ja. Weil es gab, ich meine, es gab mehrere Leute, ne? Also ich hab das Schwimmen leider auch verpasst, weil ich zu dem Zeitpunkt noch auf dem Weg nach Hause war von der Arbeit. Aber es gab wohl eine erste größere Gruppe, oder? Also da waren mehrere Leute drin. Ja, also es war eigentlich eine wirklich große Gruppe. Der hat mittlerweile, diesmal war es sogar so, in den letzten Jahren war es ja immer so, dass es eigentlich mehrere Gruppen gegeben hat, die auch in so zwei Linien geschwommen sind. Aber diesmal, muss man wirklich sagen, hat sich alles wie an einer Perlenschnur aufgereiht, auch mehr oder weniger alle die gleiche Linie genommen. Mhm. Und da hat es relativ lange gedauert, bis mal was abgerissen ist. Ja. Ja. Vielleicht hier nochmal auch eine kleine Überraschung, dass Sebastian Kiele da sehr eigentlich erfolgreich durchgekommen ist und ich glaube 3 Minuten schneller geschwommen ist als das Jahr davor. Ja, der hat eine, also der ist unter 51 Minuten geblieben, also eine 50-42 hat er stehen als Schwimmen. Also das ist für seine Verhältnisse richtig gut, ne? Das ist gerade mal 3 Minütchen langsamer als Josh Amberger. Und der Sebastian Kinder hat es mal in einem Interview mal gesagt nach dem Rennen, das war wie ein Sechser in Lotto, ne, für ihn, so diese Voraussetzung, da vorne rauszukommen in dieser Gruppe. Ja, also das war schon definitiv für ihn so mit so das beste Schwimmen, was er da abgeliefert hat, ja. Wobei ich mir auch vorstellen kann, also wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Frodeno so angekündigt hatte oder als er über seine Taktik gesprochen hatte, gesagt hat, dass er ja geplant hatte, mit Josh Amberger zusammen die Gruppe mal zu sprengen und richtig Gas zu geben. Und ich glaube, auch da hat das jetzt gefehlt. Keiner hatte irgendwie beim Schwimmen große Ambitionen und so waren dann eigentlich auch die Ergebnisse. Das sind alles solide Zeiten, aber ich denke auch, die Zeit von zum Beispiel Sebastian Kienle ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass es einfach eine Riesengruppe war, die da durchgezogen hat. Ja, ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu dem Radpart der Männer, denn das war dann doch schon sehr viel interessanter. Ja? Josh Amberger ist dann als erstes auf die Radstrecke gegangen und dann kam schon die Riesengruppe, wo auch der Lange und der Dreizt drin waren und da sie ja in einem Team sind, auch schon mal so ein bisschen gemunkelt, ob die nicht zusammen irgendwie doch ein bisschen sich geholfen haben. Was meint ihr denn so? Also bevor wir darauf eingehen, weil das ist, finde ich, ein bisschen größeres Thema, muss man aber auch dazu sagen, dass Josh Amberger sich mit Andrew Starikovic und Cameron Wurf abgesetzt haben. Also die sind 3 vorne weggefahren und die zweite Gruppe bestand dann halt eben aus Andreas Dreiz, Patrick Lange war drin, Tim O'Donnell war drin, Braden Curry war drin. Da waren wahrscheinlich noch ein paar andere, deren Namen mir jetzt nicht einfallen. Aber das war die zweite Gruppe dann. Die waren dann dahinter. Die ersten 10 Meter war Sebastian Kienle auch noch drin. Genau. Also das war ja wirklich schon tragisch, was da passiert ist. Also wenn ich mich da versuche, in die Gefühlslage vom Sebastian Kienle reinzuversetzen, der kommt aus dem Wasser mit wahrscheinlich der besten Schwimmperformance, die er jemals gehabt hat auf Hawaii, sieht um sich herum alle, die er um sich herum gerne sehen wollte. Also war ja zeitgleich im Grunde mit einem Cameron Wurf und Cameron Wurf ist an ihm vorbeigelaufen, hat ihm auch nur ein Lächeln zugeworfen, weil die wussten wahrscheinlich, jetzt geht gleich richtig die Post ab und dann fährt er ein paar Meter und stellt fest, dass seine Schaltung irgendwie verrückt spielt und hoch runterschaltet und dadurch dann wohl irgendwie das Laufrad beschädigt hat und er dann das Laufrad wechseln musste. Und beim Laufradwechsel haben sie dann wohl noch erst eins eingebaut, was nicht richtig gepasst hat. Dann mussten sie nochmal anhalten, die Bremsen nochmal komplett verstellen. Und dadurch hat er dann im Endeffekt am Anfang des Rennens, also bevor er eigentlich schon losgefahren ist, schon wieder 3 Minuten verloren und war dann eigentlich wieder in der Position wie bei allen anderen Rennen. Also er hat es ja im Interview selber so kommentiert, dass er sagte, es ist vom Gefühl her so, als ob du einen 6er am Lotto hast und dann kommst du nach Hause und stellst fest, dass du den Lottoschein verloren hast. Ja. Besser kann man es eigentlich gar nicht beschreiben. Also das muss so bitter gewesen sein. Aber ich meine, er hat ja gekämpft, ne? Er hat ja weiter, er hat ja nicht aufgegeben auf dem Rad, er hat weiter Druck gemacht, gekämpft. Und verbessere mich, Thomas, aber ich meine, nachher hat auch irgendwas mit der Gangschaltung nicht gestimmt, oder? Also der hat ja die ganze Zeit irgendwie Probleme mit seinem Fahrrad gehabt. Ja, genau, das war das, was aber am Anfang gewesen ist. Also das, da hat ja auch eine elektronische Schaltung, ja, genau. Und die hat wohl wahllos hoch und runter geschaltet, sodass ihm dann auch die Kette abgesprungen ist und da das Laufrad dann beschädigt hat und deswegen musste das Laufrad gewechselt werden. Und bei dem neuen Laufrad, das hatte dann eine andere Felgenbreite, deswegen hat seine Bremseneinstellung nicht mehr dazu gepasst und ja. So Wahnsinn. Sind dann die Minuten ins Land gestoßen. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass der jemals irgendeine Panne oder sonstiges auf Hawaii hatte in all seinen Starts dort. Und gerade an so einem Tag trifft es ihm da wirklich hart. Ne? Also ja, kann man nicht anders sagen. Ja. Wenn man hier vielleicht auch nochmal mit in, ja, zumindest mal erwähnen sollte, war mein Dark Horse Maurice Clavel, der auch mit im Rennen sich ja ziemlich lang wacker geschlagen hat, da mit vorne bei der Gruppe um Dreiz und lange. Ja, der war mit in der Gruppe dabei, der ist gut Rad gefahren, am Ende hatte eine gute 4,19 stehen, also das war schon richtig gutes Radfahren von ihm. Das hat ihm wahrscheinlich dann noch so ein bisschen bessere Marathonzeit gekostet, glaube ich, und da ist er so ein bisschen nach hinten durchgereicht worden, aber ich glaube, der kann ja trotzdem zufrieden sein mit seinen ersten Ironman. Vor allen Dingen, denke ich, muss man sagen, also er ist ja schon, ich glaube, 3 Minuten vor der lange Gruppe sei er rausgekommen, also war so mit Gomez etc. Stimmt, dabei. Ja, der war mit Gomez. Und, war da auch wirklich aktiv, der ist also regelmäßig nach vorne gegangen, ja, genau. Hat das Tempo mitgemacht und das war, ich denke gerade aus deutscher Sicht hat das echt Spaß gemacht, da das Rennen zuzugucken. Also zu dem Zeitpunkt war es auch noch ein sehr spannendes und gut zu guckendes Rennen. Das hat sich aus meiner Sicht dann nachher ein bisschen geändert, aber da kommen wir auch nicht drauf. Genau. Aber fandet ihr nicht, dass es das Rennen irgendwie ganz komisch gewirkt hat, gerade beim Radfahren, weil da waren viele Leute, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, also, ja, gerade mal die Favoriten alle irgendwie Probleme hatten, gerade beim Radfahren, also Sanders jetzt mal zu erwähnen oder Kienle, gut, da haben wir jetzt erwähnt, Wurf war ziemlich weit zurück und hat sich natürlich nach vorne gekämpft, das muss man natürlich lassen, aber hier der eine Franzose, ich traue mich gar nicht seinen Namen auszusprechen, weil ich es wahrscheinlich gar nicht kann, Moment, Matt, Chabrot, Dennis genau. Chabrot. Und Anthony Costes, der war ja auch mit in der Partie da drin vorne und ich glaube, der war auch das mit diesem Auflieger, der einfach quasi 45 Grad also das war ja so krass, da ich, was macht der denn da? Also, da fragt man sich, wie kann man das noch lenken? Also der hat ja wirklich die Auflieger auf der Stirn gehabt. Und zwar nicht, weil er den Kopf so weit unten hatte, sondern weil er die Aufleger so hochgezogen hat. Ja, ja das sah echt so übel aus. Aber gut, wenn er sich so damit wohlfühlt, das ist, ja. Dann halt der Brasilianer Igor Amorelli. Naja, gut, der war letztes Jahr sehr gut dabei. Also der war letztes Jahr Top 10. Also der dieses Jahr ist er beim Marathon ziemlich nach hinten durchgereicht worden. Aber der hat eine sagenhafte Schwimm- und Radzeit. Ne? Aber wie gesagt, letztes Jahr war der Top 10. Ja, aber insgesamt hatte ich auch den Eindruck, also als ich das geguckt habe, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie ist es ein ganz seltsames Radfahren. Man konnte gar nicht so genau sagen, woran es liegt, aber es hat sich irgendwie seltsam angefühlt. Ich glaube, am Ende des Tages lag es wahrscheinlich daran, dass einfach sehr schnelle Bedingungen waren und deswegen ein schnelles Rennen war. Und das, was du halt schon angesprochen hast, dass ein Andy Dreiz, ein Patrick Lange in diese Spitzengruppe oder in die Verfolgergruppe gefahren hat und da dann eigentlich permanent für das Tempo verantwortlich war und auch dafür gesorgt hat, dass, sag ich mal, ein Kienle und ein Sanders nicht rangekommen sind. Wobei man auch sagen muss, die waren ja, also selbst Kienle und Sanders waren auf dem Rad noch langsamer als diese Gruppe. Ja. Das irgendwie passt das alles. Nee, also die Leistung, um jetzt mal Lionel Sanders so ein bisschen mal hier hervorzuheben, die Leistung von Sanders, gut, eine 4,16 am Ende, also knapp 4,17 auf der Radstrecke, Das ist schon ordentlich, ne? Aber irgendwie, ja, man denkt sich immer, ne, der kann das doch irgendwie mehr, oder der kommt da doch irgendwann nach vorne oder so, ne? Man stellt sich so das Rennen vom letztes Jahr nochmal und da sind die Jungs nach vorne geflogen, ne? Und das war dieses Jahr, war das irgendwie, wirkte das so zäh. Kienle und Sanders sind ja vom Speed her eigentlich genau das Rennen von letztem Jahr gefahren. Also die waren von den Zeiten das gleiche gehabt wie letztes Jahr. Also kann man ja nicht sagen, dass die langsam waren. Ne? Die waren ja schon aber stark. Jetzt so im Vergleich. Es waren nur alle anderen wesentlich schneller. Und das war schon genau. Seltsam. Das stimmt. Ja. Und jetzt nochmal auf von dir, Lukas, am Anfang angesprochene Zusammenarbeit von Andy Dreiz und Patrick Lange. Da gibt es ja auch sehr viele Spekulationen im Internet, in verschiedenen Foren, wird ja wild hin und her spekuliert. Ich kann jeden den Podcast Fitter Radio ans Herz legen. Dort ist, glaube ich, gestern erschienene Kona Special 2018, in dem es nur Interviews mit den Profis gibt. Unter anderem auch Interview mit Braden Curry, der mit in der Gruppe war, mit den beiden, und der gesagt hat, das war ganz klare Zusammenarbeit, weil Andy Dreiz ständig nach hinten geguckt hat und Patrick Lange ihm Zeichen gegeben hat, mach langsamer, mach schneller, ich bin okay, fahr das Tempo. Also die haben da wohl laut Braden Curry zusammen, also schon ganz gut kommuniziert. Und also man kann schon sagen, dass Andy Dreiz für Patrick Lange gefahren ist. Ja, würde ich auch so sehen. Wobei man auch sagen muss, am Ende des Tages, aufgrund dem, wie es nachher Sebastian Kienle gegangen ist und Lionel Sanders, war es wahrscheinlich egal, weil den einzigen Sinn, den es ja gehabt haben kann, war ja, die beiden zu distanzieren oder nicht rankommen zu lassen. Weil alle anderen, die in der Gruppe waren, haben ja mit davon profitiert, dass Dreiz im Grunde zu 99,9% vorne gefahren ist. Gut, die Gruppe um Dreiz und Lange und Curry, die könnte es ja nicht wissen, ne? Also ich schätze mal, dass sie auch irgendwie gedacht haben, irgendwann ist Kienle und Sanders hier bei uns drin oder so, könnte ich mir vorstellen. Und schon mal alleine deshalb schätze ich mal, dass die da auf jeden Fall auch deshalb so richtig Tempo gemacht haben, ne? Weil ich weiß nicht, ob sie wussten um die Panne von Sebastian Kienle oder dass der Sanders jetzt irgendwie gar nicht mehr so wirklich nach vorne kommt. Ja, ich glaube also zu der Thematik, ich sage jetzt mal nicht, dass es irgendwie eine Stallorder oder sowas gibt, aber so Zusammenarbeiten gibt es ja immer irgendwo, weil wie wir schon letzte Episode auch angesprochen haben, dass Frodeno meinte, dass er mit Amberger zusammen schwimmen wollte, um die zu distanzieren, oder jetzt hier, ich meine, die Gruppe mit Lange und Curry und keine Ahnung was, da hätte ja auch irgendjemand mal den Lange angreifen können, weil jeder von denen wusste doch, dass wenn sie mit dem Lange in einer Gruppe zusammen ankommen, dann ja, haben sie ja. Haben sie ja. Also, wenn du dir die ersten Kilometer vom Marathon anguckst und guckst, wie Timothy O'Donnell und Braden Curry da Gas geben und auch. Beim Laufen, aber jetzt nicht beim Radfahren. Beim Radfahren nicht. Mehr, aber da hatte. Ein bisschen geärgert hätten. Vielleicht wollte ja auch der Lange, sag ich mal, Gomez ein bisschen auf Trab halten. Weiß ich auch nicht. Also. Das ist ihm aber gelungen. Also, das haben die dann geschafft im Endeffekt. Also das war wirklich eine gute Aktion von Andy Dreiz, weil die haben den Gomez wirklich dann irgendwo im Grund und Boden gefahren, ja. Ja, ich denke auch im Endeffekt, ich habe mir die Frage auch gestellt, aber ich glaube, dass das Tempo war einfach, was der Andy da vorne gemacht hat, war einfach so hoch, dass keiner von denen, die in der Gruppe waren, die Möglichkeit gehabt hätte, da nochmal eine Attacke zu setzen, weil das ja alles keine Überbiker sind, die in der Gruppe waren. Also die haben sich da vom Andy Dreiz gut ziehen lassen, aber ich glaube nicht, dass einer in der Lage gewesen wäre, selbst wenn er gewollt hätte, da nochmal anzugreifen. Zumindest nicht ohne dann seinen Marathon quasi über Bord zu werfen. Ja, also auf jeden Fall. Es ist ja jetzt nur ein bisschen pikanter, weil halt der Dreiz und der Lange beim selben Team sind. Ja, deswegen, aber ansonsten, wenn das jetzt der Curry und der Lange gemacht hätten, dann wäre das wahrscheinlich nicht so ein Thema jetzt hier. Ja, wobei, also ich würde auch sagen, weißt du, der eine oder andere, die verstehen sich, man kommuniziert, man trainiert zusammen und man spinnt da auch bestimmt irgendwelche Szenarien und so wie die Geschichte mit Lange und Amberger, wovon ich wirklich immer noch nicht weiß, ob das ernst gemeint war oder nicht. Ich glaube, das Frodeno weiß man. Von Frodeno, sorry, nicht von Lange. Von Frodeno, ob das wirklich so ernst gemeint war, weil das weiß man bei ihm so nicht. Aber ich konnte mir gut vorstellen, dass das irgendwo ein Plan war. Nochmal zu Andy Dreitz, also der Brandon Curry hat das auch in dem Interview bestätigt, auch was der Thomas gerade gesagt hat, dass Dreitz so ein Tempo gemacht hat, dass da auch keine weggefahren wäre. Also das, die haben sich gesagt, okay, also also viel schneller kann ich selbst nicht, also bleibe ich da mal sitzen, wo ich bin. Ne? Also und wenn der jetzt von vorne fährt, der hat sich zwar im Nachhinein darüber so ein bisschen beklagt, dass keiner fahren wollte, ne? Aber ich schätze mal, die anderen, die konnten einfach nicht schneller. Jo, und am Ende des Radfahrens stand eine 4:09 für den neuen Radfahrrekordhalter auf Hawaii von Cameron Wurf. Alten und neuen. Alten und neuen, genau. Und Sterikovic hat sogar auch noch den Rekord vom letzten Jahr vom Wurf eingestellt, aber das bringt ihn gar nichts, weil er halt trotzdem Zweiter geworden ist. Ja. Das auch hier ist wieder ein Rekord gepuzzelt. Und ich denke, beim Radfahren, ich meine, 3 Minuten schneller als im Jahr davor, schon ordentliche Leistung da vom Cameron. Ja, also, da waren ja eine. Oder, sag. Ja, Thomas, erzähl. Ja, ja. Es waren ja eine ganze Menge Leute, die schneller waren. Ne? Also, ja. Das war ja, war ja schon erstaunlich. Also die Radzeiten, die waren wirklich, wirklich krass. Ne? Aber das ist dann irgendwo auch dem Wetter geschuldet. Ne? Also die Bedingungen waren wirklich so gut wie wahrscheinlich in den 40 Jahren noch nie auf Hawaii. Und das macht sich dann natürlich, ne, bemerkbar. Die Jungs sind da wirklich topfit, gehen die da an den Start und dann purzeln halt so die Rekorde. Ja, also eine 4:09, das ist schon ein Wort. Also das ist schon krass. Ich glaube, diese Zeit bleibt erstmal einen Moment bestehen. Ja, also ich sag mal so, wenn die Verhältnisse wieder normal sind nächstes Jahr, dann sollte das auch erstmal, ja, die ganzen Rekorde erstmal stehen bleiben, würde ich mal behaupten. Denn ja, also ich glaube nicht, dass Cameron Wurf nochmal jetzt irgendwie deutlich unter 4:09 fährt. Oder, also das, ja, der ist ja 4:09:06 gefahren, also ja, ja, der müsste ja 4:08 fahren und ein bisschen was. Also ist schon, ja. Ja, gut, dann würde ich mal weitergehen zum Laufen. Da ging es halt erstmal natürlich der Wurf und dann der Sterikovic und dann kam zeitlang später, ich glaube 3 Minuten an der Rückstand, die Riesengruppe. Da könnte man jetzt, ja, ich glaube 15 Leute aufzählen, die auf einmal da angetanzt kamen und ja, alle zusammen auf die Laufstrecke gegangen sind. Nichtsdestotrotz ist hinter Cameron Wurf hat sich Tim O'Donnell und Brandon Curry eingereiht und die erstmal die ersten, ja, ich glaube 5-6 Kilometer gut Pace gemacht haben und Lange dahinter sich das erstmal so schön angeguckt hat. Ja, wobei das, denke ich, war auch ganz, ganz clever eigentlich von Patrick Lange, dass er gesagt hat, okay, da gehe ich nicht mit, sollen die mal laufen, die Strecke ist noch relativ lang. Und das ging ja dann auch relativ schnell, dass er dann doch wieder dran war, wo er, hat er ja selber auch gesagt, er hat dann seinen Rhythmus gefunden und seine Pace, die er laufen wollte. Und dann hat er die ja relativ schnell auch wieder einkassiert. Ja, das stimmt. Mir ist am Anfang, nachdem er sie dann kassiert hatte, lief ja der Brandon Curry noch mit ihm mit. Und da ist mir aufgefallen, der Lange, der hat ja alles genommen. Bei der Verpflegung, der hat alles dem weggenommen. Und ich glaube, ich hätte so geflucht, weil ich habe ein paar Mal geguckt. Ich glaube, ich habe 3-4 Verpflegungen gesehen, wo die noch nebeneinander waren. Und ich dachte, der kriegt doch gar nichts. Der kriegt vielleicht einen Schwamm und dann vielleicht einen Becher, weil alles andere weg ist. Ja? Also der Lange, der hat sich da alles reingeschüttet, was geht. Und ja, die anderen, oder der hinter ihm war, der hat gar nichts abbekommen. Das war auch, finde ich, eine clevere Taktik von ihm. Ja, wobei, das ist typisch Lange, ne? Also das macht er auch, wenn er ganz alleine läuft. Also der schnappt sich alles. Der hat sich zum Schluss sogar Cola in den Kopf gekippt. Also der guckt auch gar nicht. Der nimmt, schnappt alles, schüttelt das eine mit dem Kopf, das andere schluckt er, dann die Schwämme ständig. Und ja, da ist er ganz wild. Also das ist irgendwo auch seine Taktik. Aber zum, zum Marathon insgesamt, möchte ich mal nur kurz festhalten, dass ich genau das bekommen habe, was ich wollte. Also ich wollte so ein Rennen sehen, so wo mehrere vom Rad runterkommen und richtig schnelle Jungs dabei. De Gomez da vorne, das wäre auch mal interessant, ist leider, kann man jetzt schon hier verraten, ziemlich für seine Verhältnisse eingebrochen mit 2:59:24 und Platz 11 am Ende hat man auf den letzten Kilometern noch irgendwie erzählt, beziehungsweise auch stand im Ticker so, dass er richtig, richtig eine Pace macht, richtig Gas gibt, aber ich glaube, dann war der offen komplett aus. Weil dann ist er einfach verschwunden und man hat ja gar nichts mehr von ihm gehört. Ja. Wobei sich dann die anderen, Braden Curry, Timothy O'Donnell, ja, dann hat Patrick Lange und Cameron Wirth gut vorne gehalten haben, wobei man auch den Bud Arnold nicht vergessen darf, der auch richtig guten Marathon gelaufen ist. Ne? Der auch eine super Radfahrzeit gehabt hat. Ja. Ja, der hat sich da clever versteckt, ne? Den hast du ja kaum irgendwo gesehen, irgendwie. Auch beim Marathon hast du ja lange nichts von ihm gesehen. Irgendwie am Anfang habe ich ein bisschen was von ihm gesehen und dann halt, als er Zweiter war, aber so zwischendurch, also der ist schon sehr clever vorgegangen. Ja, ich nur mal kurz auf Gomez nochmal zu sprechen zu kommen, fand ich seine Leistung, na gut, aber das war vielleicht, da muss ich sagen, hatte der Thomas anscheinend vollkommen recht gehabt, dass er gesagt hatte, dass er, wenn er Glück hat, in die Top 10 kommt, das hat er auch nicht geschafft und vielleicht hat er sich selber ein bisschen zu hoch eingeschätzt und in Hawaii, obwohl die Verhältnisse gar nicht Hawaii-typisch waren, trotzdem irgendwie, Ja, wahrscheinlich kam bei ihm auch noch dazu, dass das einfach das Radfahren für ihn zu hart war. Also er ist ja von denen, die da vorne sind, wahrscheinlich der schlechteste Radfahrer. Und wenn dann da so hart Rad gefahren wird, das kostet natürlich Körner. Ne? Also muss man schon sagen. Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Eine 4:19, also knapp 4:20. Ich glaube, das hat ihm einfach. Das hat er aber auch selbst in den Interviews gesagt. Also wenn man Interviews mit ihm hört, sagt er auch immer wieder, ne, dass einfach das Radfahren viel zu schnell war für ihn und er halt dafür bezahlen musste. Ne? Okay. Nochmal eine Frage: Wie krass ist denn eigentlich David McNamee, der schon zum zweiten Mal so dann noch auf dem letzten Meter mit reinstößt da, also auf Platz 3, das ist doch irgendwie, also ich meine, der müsste eigentlich nur noch ein besserer Radfahrer werden, weil Schwimmen war seine Zeit mit 51:36, eigentlich eine Minute langsamer als Patrick Lange, aber halt. Nee, McNamee ist 49:31 geschwommen. Ich weiß nicht, wo du guckst, vielleicht hast du die vom letzten Jahr. Nee, ich habe Patrick Lange und Bernd Arnold auf 2 und David McNamee, aber hier steht das bei 3-2-B, gucke ich jetzt. Ach so, nee, weil ich habe hier eine 49. Du entscheidest, welche Zeit ist richtig? Die 49 ist richtig, 53 war von letztem Jahr. Okay, gut, dann ist hier irgendwie was falsch. Letztes Jahr war 48. 48, ja, wie siehst du, war der letztes Jahr schneller. Nee, aber also hier ist 49:31 auf der offiziellen Seite von Ironman. Also ich gehe dann danach. Gut, vielleicht haben sie dann, wann er aus der Wechselzone rausgekommen ist, hier. Ja, das kann auch sein. Das ist da irgendwie dann die Zeit. Aber auf deine Frage einzugehen, der Typ ist echt krass. Und ich irgendwie finde ich den cool. Also, wenn man sich auch die Interviews mit ihm anhört, also man versteht da zwar jedes zweite Wort, so in dem schottischen, da so, in dem schottischen Slang da. Mega sympathisch, ne? Kommt ja, ne? Finde ich auch. Also der kommt aber super sympathisch rüber. So ein ganz, so der kommt mir fast vor wie so ein Age-Grupper, der da jetzt irgendwie so unter den Profis da so mitmischt. Aber der ist irgendwie, ja, also ich finde ihn cool. Also ich, ja, komm gut rüber. Und ja, eine 2:46, letztes Jahr eine 2:45, dieses Jahr 2:46. Eine krasse Leistung, eine 8:01. Wahnsinn. Man muss ja auch sagen, wo wir gerade bei Zeiten sind, es ist ja so, dass die Top 3 dieses Jahr alle schneller waren als der schnellste letztes Jahr. Ja. Also ja. Das war wirklich ein Jahr der Rekorde, kann man sagen, aufgrund der Bedingungen wahrscheinlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zeiten, also speziell die Radzeiten, einfach erstmal für die nächsten 100 Jahre in Stein gemeißelt sind. Das kann ich mir auch vorstellen, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wie ärgerlich ist das für Bud Arnold, der kommt oder 8 Stunden, ne, macht das Rennen seines Lebens und wird nur Zweiter und er ist auch nicht der Erste, der unter 8 Stunden bleibt. 40 Jahre lang oder 39 Jahre lang bleibt da keiner unter 8 Stunden und dann auf einmal 2. Das ist ja auch schon krass. Kam er halt 4 Minuten zu spät, um der Erste zu sein, der unter 8 Stunden. Das stimmt, ja. Aber es ist ja mega ärgerlich. Ja, wobei ich finde, dem seine Zahlen sehen richtig, richtig gut aus. Ne? Also gut, das Schwimmen mit 54 Minuten, okay, aber es ist okay. 4:12 Radfahren, 2:45 Laufen, 7:56 Ende am Ende, das ist schon eine krasse Leistung, was er da geboten hat. Das stimmt, aber es war einer, war besser, der Patrick Lange, der natürlich mit seinen 7:52:39 auch einen Rekord aufgestellt hat. Was für einen? Ja, und als erster überhaupt unter 8 Stunden geblieben ist auf in Hawaii. Was denkt ihr, wird das ein Rekord für sehr, sehr lange Zeit oder denkt ihr, da das Material und so alles besser wird, dass da doch noch was geht oder waren es einfach jetzt diese Witterungsverhältnisse, die einfach perfekt für diesen Tag halt waren? Thomas? Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich für Ewigkeiten ein Rekord ist. Auf der anderen Seite war es ja schon oft so, dass wenn so Schallmauern einmal durchbrochen sind, dass es dann Schlag auf Schlag geht, aber ich meine, wir waren selber noch nicht auf Hawaii, aber von allen, die da waren, hört man halt wirklich, dass die Bedingungen in dem Jahr nicht normal waren auf dem Rad. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann nochmal solche Bedingungen in absehbarer Zeit sind dann relativ gering. Von daher glaube ich schon, dass das einfach lange Bestand hat. Und man muss auch sagen, es hat ja in dem Rennen auch für Patrick Lange von vorne bis hinten alles gestimmt, auch von dem ganzen Rennverlauf. Das hat alles gut gepasst, ne, denke ich. Und da hat er wahrscheinlich schon sein Rennen gehabt. Ja, ich finde auch, also Patrick Lange hat wirklich da Zahlen hingelegt, die sind wirklich einwandfrei. Ne? Also was der da laufen kann, das ist schon echt sagenhaft. Ne? Also das ist definitiv der beste Läufer auf Hawaii aller Zeiten, das muss man sagen. Und die 7:52, glaube ich, die wird wirklich eine Weile Bestand haben, kann ich mir vorstellen. Die Zeit von Bert Arnold, also die könnte mal noch ein bisschen unterboten werden, weil das ist, wie du sagst, ne? Wenn die Schallmauer einmal gefallen ist, dann fällt sie. Das war auch mit Lotta Leder so, das habe ich auch mal in einer Episode erwähnt, dass bis Lotta Leder die nicht geknackt hat, dann ging es halt nicht. Ne? Und dann hatte die geknackt und dann was jedes Jahr hat irgendjemand und die 8 Stunden geboten, unterboten und dann seit ein paar Jahren ist das gang und gäbe, dass Leute deutlich unter 8 Stunden bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so auf Hawaii auch sein wird, es sei denn, die Bedingungen werden da richtig extrem, dann wird es schwierig, sehr schwierig. Aber die 7:52 zu knacken, das wird schwer sein. Ja, das denke ich eigentlich auch, kann mich auch da eigentlich nur anschließen. Also, ja, es wird schwer. Also ich will jetzt auch hier nicht noch mal dasselbe quasi wiederholen, was ihr schon gesagt habt, sondern eigentlich habe ich gerade an einen anderen Athleten gedacht, der nach dem Radfahren eigentlich nicht lange gelaufen ist und schon mit Problemen aufhören musste. Und da denke ich natürlich an Sebastian Kienle, der vielleicht, keine Ahnung, eine Meile weit gekommen ist und dann mit, so wie ich es mitbekommen habe, Achillessehnenprobleme, die er ja schon, glaube ich, immer hat, weiß ich nicht, aussteigen musste. Und das Bild, was ich gesehen habe, das war schon sehr herzzerreißend, muss man sagen. Ja, wobei da, glaube ich, auch viel, hat er auch selber gesagt, er hätte wahrscheinlich mit dem Fuß weiterlaufen können, wenn er da anders vom Rad gekommen wäre, aber ich glaube, in dem Rennen ist auch einfach so ein Auf und Ab vom Kopf her, von dem ganzen Mentalen, was ihn da so mitgenommen hat, dann irgendwann ist da einfach, glaube ich, der Ofen aus und wenn dann noch so eine Kleinigkeit dazukommt, dass die Achillessehne ein bisschen mehr zwickt als üblich, dann denke ich, war das wahrscheinlich einfach nicht sein Tag. Ne? Wobei man jetzt mal abwarten muss, wie er das wegsteckt. Also ich hatte jetzt auch schon so ein paar Interviews mit ihm gesehen im Nachgang und er macht schon einen sehr, sehr nachdenklichen Eindruck, also so wie man ihn eigentlich noch nicht gesehen hat. Ja, das stimmt, ja. Das kam mir auch so vor, also er ist sehr, sehr geknickt. Also das war ja sein erster, gell, von wie viele Starts hat er jetzt? Sechs? Nee, auf Hawaii war es sein erster, Mal. Ja. Bei 8 Starts. 8 Starts, oder, Thomas? Ja. Weißt du, meine ich 8 Starts? Hatte weiß ich nicht genau, nee. Ja, das ist also natürlich okay, ganz bitter. 8 Starts und jetzt erstmal draußen, obwohl ich glaube, er hat sich sehr viel auch ausgerechnet gehabt. Und wenn du dann halt super aus dem Wasser kommst, dann halt deine beste Disziplin einfach desaströs für sich selber verläuft. Dann hast du schon so einen mentalen Knick und dann fängt auch noch dein Körper an zu zicken. Ich glaube, dann bist du wirklich erstmal. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit, um das erstmal alles richtig zu verdauen. Ja, aber ich glaube, das ist, mit der Achillessehne die Problematik, ich glaube, das darf man jetzt nicht so jetzt aufbauschen, ne? Also die hat er immer wieder, ne? Es ist mal stärker, mal weniger, aber er sagt ja auch selbst, dass er damit laufen konnte, ne? Ich kann mir auch vorstellen, so wie du, Thomas, gesagt hast, dass wenn er jetzt in einer guten Aussicht, in einer guten Position das Laufen angefangen hätte, dann hätte es durchgezogen. Achillessehne-Problematik hin oder her, er hätte es durchgezogen. Und dann wäre das mit der Achillessehne gar kein Thema gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz, ja? Nee, sag. Nee, ich wollte jetzt, aber dann kommen wir wahrscheinlich jetzt wieder auf ein anderes Thema, weil nichtsdestotrotz muss man sich fragen, ne, wie geht's weiter, ne, für Sebastian Kienle auf Hawaii. Er wird ja Ich würde sogar Frodeno mit reinnehmen, also sein Versuch, unter 8 Stunden zu kommen, ist ja jetzt auch, hat jemand anders jetzt für ihn übernommen und Das hat er mit knirschenden Zähnen zur Kenntnis genommen. Kienle jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr wirklich auf dem Treppchen da vorne dabei. Jetzt Frodeno, körperlich jetzt schon zum zweiten Mal Hawaii, beenden müssen. Ja, und andere Jüngere stoßen damit vorne rein und was meint ihr, das Ende einer deutschen Ära da vorne mit Kienle und Frodeno, oder? Nein, einer deutschen Ära nicht. Ich weiß nicht, ich würde mir, also um Frodeno würde ich mir jetzt noch keine Gedanken machen. Ich glaube, der wird noch brennen, da jetzt irgendwie ein gutes Resultat da jetzt nochmal hinzulegen. Bei Sebastian Kienle weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt wieder eine andere Geschichte. Ne? Also nach dieser Erfahrung jetzt auch, da musste er sich erstmal sammeln, da musste er erstmal alles irgendwie auseinandertüfteln und jetzt irgendwie für sich zurechtlegen. Das wird schwierig. Und wie gesagt, jetzt so Leute wie Gomez und mit Patrick Lange und wer weiß, der Brownlee wird wahrscheinlich nächstes Jahr dabei sein, keine Ahnung. Das wird nicht gerade besser, ne? Oder leichter. Oder leichter. Und es ist wirklich, also ich habe das immer wieder mal gesagt, ich glaube, die Zeit der Überbiker ist langsam vorbei und es zählt immer mehr das Laufen. Und darauf wird's in die nächsten Jahre auf Hawaii ankommen. Und da werden natürlich die Cameron Wurfs, Stadikovic, ja, und Kienles auch sehr, sehr schwer haben. Thomas? Ja, das will ich ja immer noch nicht so glauben, ne? Weil so mein Herz schlägt ja noch so ein bisschen für die guten Biker, weil die halt was tun. Ich sag mal, man kann an der Leistung von dem Patrick Lange, der hat ja alles richtig gemacht, der hat einen Fabelrekord aufgestellt, aber trotzdem, das ist jetzt meine persönliche Meinung, kann ich, wenn ich ein Weltmeister bin und ich bin nicht einmal am Rad vorne gefahren, dann, ja, ist das schon irgendwo schwach. Wobei man natürlich bei der Zeit kann man schlecht sagen, das war eine schwache Leistung, das war eine großartige Leistung. Aber das ist einfach so ein persönliches Empfinden. Das ist halt, wenn ich ein Weltmeister bin, dann muss ich mich auch am Rad mal zeigen und da was machen. Und da ist er, glaube ich, nicht der Typ für. Und von daher schlägt mein Herz einfach so ein bisschen für die eine andere Renngestaltung haben. Wobei, da hast du wahrscheinlich recht, die werden es zunehmend schwer haben, weil die rein von den Laufzeiten natürlich mittlerweile in den Bereich vorgestoßen wird, wo es dann irgendwann schwer wird. Ich denke auch energetisch schwer wird, wenn man am Rad viel investiert, fehlen einem halt die Körner beim Laufen irgendwann. Und wenn man dann noch Glück hat für die Radfahrer, die nichts investieren, wenn die noch so eine Lokomotive da vorne haben, dass sie auch trotzdem noch eine gute Radzeit hinlegen können, auch ohne viel zu investieren, ja, dann wird es wahrscheinlich wirklich schwer für die guten Biker in Zukunft. Dann noch mal eine Frage hinterher, Thomas. Kannst du dir vorstellen, jetzt mal einfach davon ausgegangen, weil hundertprozentig wissen wir es nicht. Ich meine, Brandon Curry hat das zwar bestätigt, aber ne, hundertprozentig weiß man es ja nicht. Das wissen die zwei nur selbst, der Dreiz und der Lange. Aber kannst du dir vorstellen, dass sich sowas beim Triathlon beziehungsweise speziell beim Ironman durchsetzt, das eine für den anderen Tempo macht, jetzt egal ob jetzt im Wasser oder auf dem Bike, und dass Leute das starten, ja, ich sag mal, der Lange hat ja 120.000 gewonnen, Dollar, und wenn er sagt, jetzt hier, Andreas, hier hast du 20.000, du machst für mich einen Pacer, der ist ja am Ende 13. geworden und ist leer ausgegangen und so hatte 20.000, also was ist deine Meinung dazu? Ja, ich meine, man kann natürlich nicht sagen, dass wir das nicht gehabt hätten, wenn man da so an Chris McCormack denkt. Der hat es ja damals ganz offiziell so gemacht. Ja. Aber ich glaube, gerade auf Hawaii eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil normalerweise sollte das oder ist das ja auch, da kommen die Besten der Besten hin. Das sollte für jeden Triathleten das größte Event überhaupt sein. Da sollte jeder versucht sein, sein Bestes zu geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da dann irgendwelche Helfer wie bei der Tour de France oder so dabei sind. Also ich meine, mit Sicherheit, wenn sich sowas ergibt oder vielleicht gerade bei einem, der das erste Mal dabei ist, wenn man dann befreundet ist, dann macht man das vielleicht noch anders, aber dass da jetzt dauerhaft irgendwie so eine Stallorder, nennen wir es mal, entsteht, kann ich mir nicht vorstellen. Lukas, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, weil im Endeffekt sind das alles Einzelsportler und jeder will seinen Erfolg haben und ist schwierig, sowas zu sagen. Also ich meine, Cameron Wurf, ob der wirklich mal die Chance hat, einen Ironman auf Hawaii zu gewinnen, sieht vielleicht schwer für ihn aus, aber dann jemanden da vorne irgendwie zu helfen. Ich sage einfach mal so, ich hoffe einfach nicht, dass sich sowas durchsetzt, dass immer noch Einzelsportler sind und und hier könnten wir auch gerade mal... Naja, alles natürlich in Rahmen, ne? Also der Dreiz und der Lange, die sind ja auch, ne, alles, die haben da ja auch keinen Windschatten gefahren oder so, das war jetzt kein Radsport, keine Tour de France oder so, ich sag mal so, durch solche Aktionen, wenn jetzt Patrick Lange irgendwas von seinem Preisgeld an einen Andreas Dreiz rübergibt, ne, dann ist der Junge nicht leer ausgegangen. Das ist dann natürlich jetzt die Frage, weil die müssen ja auch von irgendwas leben. Und das ist jetzt die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, Andreas Dreiz hat ja wirklich gearbeitet wie ein Pferd und am Ende kein Geld dafür bekommen. Ein 13. Platz auf Hawaii, ja okay, fürs erste Mal hört sich das gar nicht so schlecht an, aber im Endeffekt, er muss ja von irgendwas leben. Aber ist es denn auch sein Anspruch dann, sag ich mal, nur für jemanden der Helfer zu spielen oder will er nicht selber mal irgendwie vorne dann angreifen? Klar, es ist jetzt sein erstes Rennen, kann ich verstehen, dass es vielleicht dann halt, ich sag mal so, versetzen wir uns mal in die Lage, dass, keine Ahnung, ich bin ein super Radfahrer oder ich bin ein super Marathonläufer und Thomas wäre der super Radfahrer und wir machen hier einen Podcast zusammen, wir verstehen uns super und wir sind zusammen auf Hawaii und kommen super aus dem Wasser und warum, also ich meine, da man sich ja so gut versteht, weißt du, kann man ja immer noch so, sag ich mal, dann Allianzen weingehen. Aber das Problem ist ja halt auch immer, dass es gibt ja noch eine andere Disziplin davor jetzt oder wenn du, oder danach gibt es ja auch noch eine andere Disziplin und du musst ja dann auch erstmal wobei Andreas Dreiz und Patrick Lange sind ja auch fast zusammen aus dem Wasser gekommen. Ja, aber wie gesagt, du musst halt dieses Szenario dann hinbekommen. Kann natürlich auch sein, dass der Dreiz jetzt einfach viel zu langsam für Lange schwimmt oder umgekehrt. Ja. Also das ist halt dann, also auf jemanden dann zu warten, das ist dann halt auch ein bisschen schwierig, dann noch in die vordere Gruppe mit reinzukommen. Und ja, wobei die Jungs, vordere Gruppe verpasst, dann... Es sind ja Profis und die können das schon abschätzen. Ne? Also beziehungsweise... Der eine kann so ein bisschen auf den anderen warten. Und wie man sieht, wie gesagt, Patrick Lange und Andreas Dreiz sind ja, die waren vielleicht, 15 Sekunden auseinander oder so nach dem Schwimmen. Ne? Und das Radfahren haben sie ja auch zusammen bestritten. Ich meine, ich finde so dieses, ich, ne, das ich finde das auch nicht so ganz cool. Ne? Aber man merkt irgendwo, die Sportart verändert sich, ne? Ihr habt das ja schon selber gesagt, ne? Das fühlte sich irgendwie anders an, irgendwie war das so komisch, das Radfahren, irgendwie. Ich meine, ein Cameron Wurf, der kommt ja auch vom Radsport, ne? Auch so die Art und Weise, wie er trainiert oder wie er seine Rennen bestreitet, ist auch unüblich. Ne? Der bestreitet Haufen Ironmans, der hat, glaube ich, 8 Ironmans oder so gemacht dieses Jahr, aber jedes Rennen hatte irgendein Ziel. Er ist da nie irgendwie auf Sieg oder sonst was, sondern er wollte sich im Laufen verbessern oder er wollte mal seine Radform prüfen und was weiß ich. Und das ist ihm ja auch massiv gelungen, also muss man auch mal sagen. Er hat, glaube ich, letztes Jahr eine 3.19 gelaufen und dieses Jahr eine 3.08 oder 3.09 oder irgendwie so in den Dreh. 3.06 sogar. 3.06 sogar, ja. Ja, und der ist irgendwie vom Platz, was, Pound 20 auf Platz 9 vorgedrungen. Genau. Ja, also, ja, und ja, das sind so Sachen, weißt du, die verändern irgendwo die Sportart und da wenden sich genauso wie beim Lionel Sanders mit seinen Swift-Einheiten, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere auch so auf diesen Zug aufspringt und sagt, okay, dann dann mache ich mal 2-3 Ironmans mehr, aber so mehr so als Training. Ne? Und ja, wie gesagt, also ich denke das immer so aus der wirtschaftlichen Position, weil wenn man sich die Preisgelder anguckt, dann finde ich das irgendwie ein totales Unding. Platz 1 bis 10 bekommt Preisgeld, Platz 11 geht leer aus. Der erste bekommt $120.000, der zweite nur noch die Hälfte, der dritte wieder 20.000 weniger und der vierte wieder 20.000 weniger und so geht das weiter. Ne, der zehnte bekommt dann 10.000. Das müsste auch irgendwie besser geregelt werden. Das ist auch eine alte Sache auf Hawaii. Ne? Das haben sie nicht verändert. Ich glaube, schon seit Jahrzehnten nicht. Gut, die Preisgelder sind zwar gestiegen und das ist gut so, aber wenn ich jetzt so die Interviews nach Hawaii höre und das in den letzten Jahren immer wieder gehört habe, dass die Leute sagen, ja, ich war in den Top 10, das ist okay, dann habe ich zumindest mein Preisgeld. Ne, dann bin ich nicht mit leeren Händen nach Hause gegangen. Und, wobei man auch sagen muss, ich glaub nicht, dass die Profis, dass die Preisgelder, also jetzt mal abgesehen von denen, die ganz oben sind, dass das was ist, wo man wirklich kontinuierlich mit planen kann. Ich hatte jetzt während der Hawaii-Nacht bei Triathlon-Szene, war ja der Boris Stein als Co-Kommentator zu Gast und da kam auch mal das Thema Preisgeld auf und er sagte, er könnte für sich sagen, er hat so Pi mal Daumen im Jahr 30.000 Euro Preisgeld vor Steuern. Mhm. Ne? Also hat er 15.000 Euro Preisgeld im Jahr, ne? Netto zur Verfügung, was ja jetzt keine Summe ist, wo man sagt, da kann man sein Leben drauf aufbauen. Also ja, er ist klar, schon darauf angewiesen, dass er seine Sponsoren hat, sein Team, was da zahlt. Ich denke, das ist schon das größere Standbein bei den Profis. Wobei, ja, also, das soll natürlich nicht heißen, also ich sehe das genauso, dass das, was Iron Man da an Preisgeldern ausschüttet, steht schon nicht im Verhältnis, weil die meisten, die da irgendwie Preisgelder bekommen, da kriegt in Deutschland jeder Viertligaspieler verdient deutlich mehr wahrscheinlich als ein Triathlon-Profi. Ja. Also ich bin auch ganz eurer Meinung. Es ist, Ironman allgemein wird immer teurer und teurer. Jede Anmeldung wird immer teurer. Und gerade für Hawaii, wenn sich Altersklassenathleten anmelden, ist auch so übelst teuer. Und dann ist das Preisgeld, sag ich mal, für den Sieger, finde ich sogar ein Peanut, für das es die Weltmeisterschaft gibt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Adrian da schon recht hat, dass es auffällig wird, dass es irgendwie ein bisschen komischer wird zu gucken. Natürlich gibt es verschiedene Szenarien. Hätte ja auch der für den Keenley auch alles super laufen können und er wäre mit dem Wurf vorne weggefahren, dann wäre vielleicht was anderes passiert, aber gut, also lassen wir mal dahingestellt. Ich finde einfach, dass vielleicht Iron Man auch mal diese Entwicklung jetzt mal beobachten sollte und vielleicht gewisse Stellschrauben mal anpassen sollte, damit das alles mal wieder ein bisschen sich entspannt, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Gut. Ja, Lukas. Ja. Dann würde ich jetzt auch mal weitergehen, weil es wurde schon einer angesprochen, und zwar der Lionel Sanders. Von einigen trotzdem hoch gehandelt. Ja, von einigen auf Platz 1 irgendwie vorhergesagt. Ja. Wenn ich mich so an die letzte Episode erinnere. Genau, 28 ist er geworden. Wie gesagt, ich habe das Laufen noch nicht nachholen können und ich weiß auch gar nicht, ob man den überhaupt noch mal gesehen hat. Man weiß nichts Genaues so wirklich, oder? Also so wirklich hat man nicht viel mitbekommen von ihm, was passiert ist, hat sich nicht großartig geäußert. Um das kurz zu machen, nein. Also da gibt es er hält sich ziemlich bedeckt. Es gibt einen Instagram-Post von dem, wo er halt einfach ganz kurz und knapp sagt, es war nicht sein Rennen, es ist nicht das, wofür er gekommen ist, es ist nicht das, wofür er trainiert hat. Und eigentlich mehr möchte er dazu nicht sagen. Im Moment bedankt sich bei Sponsoren und beim Patrick Lange, also Glückwunsch an Lange und Daniela Röf, und dann war es das. Und seitdem hört man nichts von ihm. Ich meine, also nach Platz 2, dann Platz 28, 3:15 Marathon am Ende, von ihm hat man überhaupt nichts gesehen. Beim Radfahren nicht und auch beim Marathon nicht. Ja, wir hatten es ja schon so ein bisschen befürchtet in der letzten Folge. Ich meine, wir hatten ihn zwar alle noch auf dem Schirm, weil ich denke, dafür war er auch vorher einfach zu stark, als dass man ihn nicht auf dem Schirm hat. Aber wir haben ja schon befürchtet, dass oder vermutet, dass vielleicht er sich ein bisschen verzockt hat mit seiner Ernährungsstrategie und dass ihm das dann noch nachhängt. Und ich denke, auf dem Niveau ist es dann wahrscheinlich einfach so, dass, also auf dieser Leistungsdichte, die da ist, dass sich das dann rapide auswirkt in den Platzierungen, ne? Ja, wobei ich dazu sagen muss, also ich hab ihn auf Platz 1 gesehen, weil vielleicht habe ich mich tatsächlich ein bisschen durch seine Videos und all diese Social Media Sachen, die er postet und der ist da halt sehr aktiv und vielleicht habe ich mich dadurch ein bisschen blenden lassen, aber auf jeden Fall dachte ich mir, er kriegt noch die Kurve, also ich glaube, das könnte noch was werden auf Hawaii und ich habe mir gedacht, also wenn er das Ding gewinnen soll, dann wird das dieses Jahr passieren, weil danach wird es nicht mehr passieren. Und jetzt bin ich mir sicher, es wird nicht passieren. Also gut, ich habe jetzt hier keine Glaskugel oder so, aber ich kann es mir wirklich, wenn man sich so die Spitze vorne anguckt, ich weiß es nicht. Und da habe ich so ähnliche Gefühle wie bei Sebastian Kienle. Also meine Gedanken zu Lionel Sanders sind, ich habe das ja vorher schon, gesagt oder auch ich glaube Thomas oder ich weiß, einer von euch beiden hat es auf jeden Fall auch gesagt, dass er einfach immer was anderes versucht hat. Er probiert auch mal hier das und hier das und manchmal klappt es, manchmal nicht, ja. Und er wollte natürlich alles auf Dings auslegen, aber ich finde, Patrick Lange ist einfach der beste Beweis, der einfach gar nichts ändert. Ja, gut, vielleicht von ändert Patrick er Lange vom Training aber, weißt du gar nichts, ne? Das ist ja das Ding, darüber haben wir uns auch letztes Mal unterhalten. Der ist ja in Frankfurt ja fast ins Ziel gestolpert und gerade so das Ding über die Bühne gebracht und auf Hawaii ist der Überläufer schlechthin. Ne? Genau das wollte ich sagen. Ja. Er hat die Auseinandersetzung mit Jan Frodeno im Laufe der Saison jedes Mal sogar fast haushoch verloren. Hat sie sogar noch vom Patrick Nielsen abkochen lassen, der ja hier sogar auf Hawaii ausgestiegen ist. Und auf Hawaii macht er das perfekte Rennen. Aber vorher, und das war das Jahr davor ja auch, da sieht man den gar nicht. Und wir haben uns ja sogar schon unterhalten, oder das Internet hat sich auch drüber unterhalten, ob der überhaupt dann auch anreisen sollte, so schlecht wie er momentan drauf ist. Und, ja, es war ja so ein Diskussion. Ja, aber das war ja das Jahr davor war das genau das Gleiche. Ne? Der bringt einfach, also ich finde zum einen, ne, das haben wir auch schon oft genug thematisiert, er ist halt nicht so der Mittelstreckler. Ne? Da ist er zwar nicht schlecht, aber jetzt auch, da gibt es viel, viel bessere als ihn. Und Hawaii ist einfach sein Rennen. Das ist einfach so. Und ich glaube, mit Faris Al-Sultan hatte da jemand an der Hand, der da wirklich irgendwie so einen ausgeklügelten Trainingsplan hat, der jetzt einfach funktioniert, ne? Der ihn da wirklich topfit macht für Hawaii. Genau. Ja, aber das ist ja eigentlich genau das, was der Lukas sagt. Also mein Patrick Lange, der hat ja im Grunde nichts verändert. Der hat Rennfahrplan gehabt. Der hat im Grunde auch, obwohl es ja gut scheiße gelaufen ist, es jetzt nicht in der Saison. Ne? Also hat er zweite Plätze, dritte Plätze, aber ist für ihn nicht optimal gelaufen, aber hat trotzdem gesagt, okay, das ist mein Plan, ich habe meinen Fokus auf Hawaii und das ist ja zu 100% aufgegangen. Und dagegen so ein Sanders, muss man ja auch sagen, der Mann war letztes Jahr Zweiter. Und was ja ein Top-Ergebnis ist. Haben ja nur ein paar Minuten zum ersten gefehlt. Und dann war ja seine Schlussfolgerung, jetzt rückblickend daraus, okay, ich bin Zweiter geworden, ich muss jetzt alles ändern, damit ich Erster werde. Der hat sich gedacht, der Patrick Lange, der kann 2:39 laufen, dann muss ich mal ein bisschen dünner werden. Und da fing die Misere an. Ja, also, aber er hat ja einiges umgeschmissen in seinem Training. Ja, das stimmt. Ich meine, auf der anderen Seite ist das ja was ihn gerade so interessant und sympathisch macht. Deswegen folgen ihm ja alle auf Social Media. Ja, das stimmt. Er ist dann sehr transparent. Seine Offenheit, ne, und so weiter, ne, da haben wir uns auch drüber unterhalten, ob der da jetzt irgendwie blufft oder so, aber ich glaube nicht, dass er da blufft. Gut, also ich muss sagen, ich lag da völlig daneben, der hat sich da völlig verzockt, obwohl ich gedacht habe, vielleicht hat er da noch irgendwie, ja, so, ich weiß nicht, vielleicht hat er da noch irgendwie so einen Plan in Hinterhand, dass der noch irgendwie, dass der auf Hawaii gut rauskommt, aber das war ja wirklich, ja, absolut nichts. Ja, ja, und jetzt, ich habe ihn ja auch auf 2 gesehen, aber rückblickend muss man auch sagen, wann war der Kanada Ironman, den er so, wo er so... Das war irgendwie, September. Nee, das war August, Ende August. Ich glaube, so knapp 6 Wochen ja, war das. Ja, irgendwie, ja. War und dann musst du ja sehen, den hat er ja total vergeigt, weil er mit seiner komischen Ernährungsstrategie, er ist ja ein komplettes Loch gelaufen. Und dann war ja seine Quintessenz daraus, dass er gesagt hat, okay, ich muss jetzt am Wochenende danach, muss ich im Grunde nochmal ein Trainings-Ironman machen, ja. um zu gucken, dass ich es doch noch kann. Das ist natürlich regenerationsmäßig, wenn ich dann 6 Wochen später oder 7 Wochen später Hawaii vor der Brust habe, ist das natürlich auch suboptimal, sagen wir mal. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber so, solche Sachen, weißt du, kennt man von ihm ja von früher auch, ne? So irgendwelche wilden Geschichten. Ich glaube, der ist da so, was man so mitbekommt. Man weiß ja auch nicht hundertprozentig, wie er trainiert, aber der ist da, glaube ich, so das komplette Gegenteil von Patrick Lange. Ich glaube, der hat mit Faris Al-Sundan jemanden, der da sehr strukturiert ist und da sehr, sehr, sehr, ja, sehr, sehr trainingswissenschaftlich vielleicht auch vorgeht. Und ich glaube, der Sanders, der ist halt so learning by doing, so irgendwie. gut. ging dieses Jahr in die Hose, das muss man ganz klar sagen, ja. Ich meine, das macht's halt, das macht ihn ja interessant, muss man ja sagen. Ne? Ja, aber, das stimmt, ja. Das kann halt in beide Richtungen dann mal ausschlagen, das Pendel, wenn man alles neu macht. Er hat ja auch ein neues Rad, hat er ja jetzt auf Hawaii gefahren. Das war ja irgendwie eine Nummer zu klein, weil kein Rahmen in der Größe da war, den er brauchte. Aber zum seinen Rad muss ich sagen, wenn man sich sein Rad anguckt im Vergleich zu den anderen Rädern, dann sieht das eher so wie so ein, ne, Billigfahrrad irgendwo. Ne? Also oder täuscht mich das? Das sieht wirklich, ich denke mir so, so irgendwie passt das jetzt nicht zu den anderen, wenn ich mir so das Scott von Kindler angucke oder den Canyon von Patrick Lange, vor allem mit dem Cockpit, ne, da, also das ist vielleicht so die eine Veränderung beim Patrick Lange. Ihr kennt ja diese 101 Sekunden Geschichte bei Canyon und ja. Sauber, die haben ja ein komplett neues Cockpit gebaut, aus einem 3D-Drucker auf ihn zugeschnitten. Da gab es ja dieses 101-Sekunden-Projekt. Thomas, kennst du das? Ja, aber ich sag mal, das ist ja Marketing, also muss man ja auch ganz ehrlich ja, sagen. Wobei... Das spielt ja eine Rolle, wenn du im Wind fährst, aber der fährt ja nicht im Wind. Gut, da hast du allerdings recht, okay. Anderes Thema. Wer vor Lionel Sanders ins Ziel gekommen ist, ist die Daniela Rüff. Und ich glaube, das müssen wir jetzt ein bisschen ausführlicher beschreiben, so das Frauenrennen. Lukas? Ja, Daniela Rüff hat gewonnen, so das war's. Ja, am Ende des Tages kann man es so zusammenfassen, muss man ja sagen. Und unter erschwerten Bedingungen gewonnen, weil sie hat ja am Anfang das Problem, wie sie nachher geschildert hat, dass sie wohl schon vor dem Start irgendwie Kontakt mit einer Qualle oder Feuerqualle gehabt hat, die sie unter den Achseln getroffen hat, so dass sie wohl beim Schwimmen schon darüber nachgedacht hat, aufgrund der Schmerzen, dass das Rennen, also das Schwimmen schon beenden muss und gar nicht mehr aufs Rad steigt. Und unter der Voraussetzung, denke ich, ist es umso beeindruckender, was sie danach abgerissen hat. Ja, sie hat wobei, einen krassen Rückstand gehabt, das muss man schon sagen. 11 Minuten auf Lucy Charles, die wohlgemerkt einen neuen Rekord geschwommen hat, 30 Sekunden verbessert in 48,13. Auch da wieder ein Rekord gefallen, aber dass sie sich da noch rausgequält hat und was sie dann am Ende noch abgeliefert hat. Im Endeffekt war das quasi der doppelte Rückstand von dem, was sie letztes Jahr gehabt hat. Also letztes Jahr ist ja Lucy Charles in eine vergleichbare Zeit geschwommen, die ist 48,48 geschwommen, aber Daniela Rüff halt 53,10. Und Ja. Ja, ich hatte ja die leise Hoffnung, dass zumindest mein Tipp bei den Frauen aufgeht, weil Lucy Charles war schon sehr lange weit vorne und hat ihr sogar noch mal, ich glaube, 2-3 Minütchen noch mal abgenommen auf dem Rad, bis dann Daniela Rief dachte, so, jetzt mache ich mal ernst. Und ja, hat dann im mit, helf mal kurz aus, mit der Radzeit. 4 Stunden 26. Das war auch ein neuer Rekord, gell? Ja, aber was für einer. Mit 20 Minuten fast schneller als der Alte. Das ist schon fast unbelievable. Um jetzt mal auf ein bestimmtes Thema zu kommen. Und zwar, ich habe letztens mal was gelesen, was mich wirklich zum Staunen gebracht hat. Und zwar ist die Daniela Rüff auf den letzten 70 Kilometer auf der Strecke, auf der Radstrecke, ist sie die drittschnellste Zeit insgesamt gefahren. Nur Cameron Wurf und Joe Skipper waren schneller. Und sie ist auch schneller gefahren wie Andrew Starikovic auf den letzten 70 Kilometern, wohlgemerkt. Und das ist schon irgendwas, das ist ja mega krass. Und ohne jetzt eher irgendjemand irgendwas vorzuwerfen oder jetzt irgendwelche Doping-Diskussionen anzufangen, finde ich das schon fast wirklich schon zu schön, um wahr zu sein irgendwo. Weil diese Zeit ist ja die ist ja viel schneller gefahren als das, also ne, am Ende auch 24. Platz oder sogar 22. Platz bei insgesamt. Ne? Sie hat Leute wie Lionel Sanders, Ivan Rana oder auch Jan van Berkel, der Ironman in Schweiz gewonnen hat, oder Kyle Buckingham, da war sie nur 10 Sekunden langsamer als Kyle Buckingham, der den Ironman in Südafrika gewonnen hat. Also diese Leistung, die war schon nicht von dieser Welt, auf dem Fahrrad vor allem. Die ist ja natürlich auch super Marathon gelaufen, ne, unter 3 Stunden, auch das erste Mal, glaube ich, auf Hawaii unter 3 Stunden geblieben, 2:57:05. Puh, also. Thomas? Ja, was sagt ihr dazu? Ja, es ist schon krass, muss man sagen. Also, zumindest wenn so eine exorbitant besser als alle anderen Frauen. Also es ist ja wirklich schon eine Region, wo sie bei den Männern fast konkurrenzfähig ist, auch bei der Radzeit. Das ist eine Männerzeit, deutlich. Das ist halt was, das ist zumindest mal irgendwie erklärungsbedürftig. Wobei erklärungsbedürftig ja nicht zwangsläufig heißen muss, keine Ahnung, irgendwie da einen Dopingverdacht oder sowas hochzurufen. Aber wenn irgendjemand so extrem raussticht, dann würde es mich schon mal interessieren, warum er so viel besser ist. Ne? Also macht die irgendwas anders im Training? Hat die irgendwelche genetischen Voraussetzungen, die einfach besser sind? Wie kann sowas zustande kommen in der Form? Ne? Ja, schwierig. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich würde auf jeden Fall, wäre ich sehr, sehr enttäuscht, wenn da wirklich solche Vorwürfe irgendwann mal aufkommen. Aber andererseits ist auch Radfahren ihre Disziplin. Ja, das muss man dazu auch sagen. Ja, das schon. Aber weißt du, also ich finde, also zumindest mir geht das so. Ja, ich bin ja schon seit Jahrzehnten ein großer Radsport-Fan und ich bin da wirklich in den 90er Jahren, habe ich da wirklich sehr viel Scheiße erlebt. Und ich glaube, dadurch bin ich auch so ein bisschen vorsichtiger, wenn sowas angeht, ohne wirklich jemanden jetzt irgendwie zu beschuldigen auf irgendwas, ja. Also ich habe auch, wie gesagt, in Vorbereitung auf diese Episode habe ich da ein bisschen rumgeschnüffelt im Netz, in verschiedenen Foren und so ein bisschen mitgelesen und auf Twittern und so, und da gab es halt so Geschichten so von wegen, irgendwie Motor im Rad, da sind wohl irgendwelche Offiziellen sind da durch die Wechselzone und haben da wohl mit iPads geschaut, aber das wohl auch mehr schlecht als recht. Das habe ich, meine ich, bei Slow Twitch gelesen, da im Forum. Da war das mal auch ein Thema. Da war, glaube ich, so das einzige Mal, wo ich da so ein bisschen was von gelesen habe, weil ansonsten stellt die Radzeit keine in Frage. Also beziehungsweise ist das überhaupt kein Thema. Ne, also alle loben, auch zu Recht, ne, die Daniela Rüff und ihre Fabelzeit, aber so in Frage wird das jetzt weniger gestellt. Ja, was heißt in Frage stellen? Also ich würde ihr da auch nie was unterstellen. Ich denke, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wenn man so in den Kontext rückt und sich zum Beispiel jetzt mal einen Profi-Radsport anguckt, da ist es ja so, dass die Profifrauen von Leistungsniveau also die Besten der Besten vielleicht auf einem Niveau von einem C-Lizenz-Fahrer sind im Radsport. Und die ist ja hier ganz klar auf einem Niveau von ja, Profifeld, ne? Also von den Top 30 der Welt. Ja, von der, ja. Das ja, ist schon ja, heftig. Genau. Ne? Und das, ja. Ja, also es wird mal interessant, einfach weiter zu verfolgen. Also wir müssen jetzt dieses Thema jetzt nicht großartig weiter jetzt hier ausführen. Also ich finde, es sollte auf jeden Fall mal erwähnt werden, weil also diese Zeit ist einfach einfach zu heftig, um es jetzt nicht zu erwähnen. Und deshalb wundert mich, dass das eben, ja, wie gesagt, gar kein Thema ist so sonst im Netz. Wer weiß, was das für eine Qualle war. Ja, aber nichtsdestotrotz. Genau, genau. Das muss man dazu auch noch erwähnen. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass innerhalb von den, ja, irgendwann hat sie ja auch dann Gas gegeben, aber sagen wir mal ein, zwei Stündchen, die sie da von der Qualle erwischt wurde, dass sie dann noch mal, keine Ahnung, waren es die Schmerzen, die sie so angetrieben haben? Oder, also sie muss ja immer noch Schmerzen gehabt haben. Das geht ja nicht weg so schnell. Also angeblich, seitdem sie aus dem Schwimmen rausgekommen ist, hielt sich das in Grenzen. Sie hat mal gesagt, dass solange sie im Wasser war und die Arme bewegen musste, hat das wohl ziemlich heftig wehgetan. Später auf dem Fahrrad dann weniger. Ja, aber, gut. Ja, dann da hat sie auch riesen Glück gehabt, ne, weil, also Qualen, da sind ja auch schon welche Leute nach anaphylaktischen Schock, ne, haben den bekommen und denen geht es ja richtig, richtig dreckig. Ja, und die hat das einfach so weggesteckt und nicht nur das, sie ist eine Fabel-Radzeit gefahren und den schnellsten Marathon des Tages bei den Frauen und ja, den zweitschnellsten, oder? Den zweitschnellsten? Ist da jemand schneller gewesen? Ja, bei den Frauen? Ja, die Drittplatzierte, denke ich, oder? Also laut meiner Tabelle hier. Muss ich dazu sagen. Danke. Gott sei Dank. Ach, okay. Oh gut, das hab ich tatsächlich übersehen. Ja, habt ihr recht. Ja. Also, genau. Mal von einem, ja, schon, ich würde sagen, komischen Thema zu einem sehr erfreulichen Thema. Und zwar die Anna Haug, die ja noch Dritte geworden ist, die ihre, ja, Paradedisziplin, das Laufen natürlich voll ausgespielt hat, und ich muss sagen, also beim Fahrradfahren hat man die ja gar nicht gesehen und dann irgendwann ja, wie im bester David McNamee-Manier ist er auf einmal aufgetaucht. Thomas? Ja. So sieht's aus. Also ich denke, dass er wirklich aus ihren Fehlern, die sie in Frankfurt hatte, gelernt hat, ne? Sich beim Radfahren noch ein bisschen zurückgehalten hat und dann halt solide ihre Stärke am Ende ausgespielt hat. Und ja, das in vorbildlicher Bravour. Ich meine, der hatte ein bisschen Glück, dass Sarah True gegen Ende was eingegangen ist. Die musste ja dann ein bisschen gehen. Ich weiß, ab Kilometer 38, 39 ist er durch die Verpflegungsstellen gegangen und musste da deutlich rausnehmen. Und ja, dadurch ist er halt noch auf Platz 3 gekommen. Was nicht nur aus deutscher Sicht, also ist natürlich schön, aber auch gerade für Anna Haug irgendwie freut es mich sehr, weil ich mag die Frau auch einfach. Ja, ja, ja, finde ich auch. Ich finde die auch sehr sympathisch. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Anna Haug ähnlichen Weg gehen wird wie Patrick Lange, weil sie einfach ähnlich gut ist beim Laufen wie Patrick Lange, jetzt so auf der Frauenseite gesehen, und ich kann mir vorstellen, dass sie da in den nächsten Jahren auch schneller läuft wie 2,55, und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da auf jeden Fall zumindest auf dem Podium festbeißt. Wobei da ja noch gerade aus deutscher Sicht was nachkommt nächstes Jahr, so wie es aussieht. Oh ja, das stimmt. Ja, eine Laura Philipp, die 2,52 gelaufen ist in Barcelona, ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja, umso erstaunlicher finde ich, wenn Thomas jetzt sagt, dass die Sarah True gegangen ist, dass sie immer noch eine 2,57,38 und damit so die drittbeste Marathonzeit noch hingelegt hat. Also entweder die hat sich total abgeschossen am Ende oder Die ist ja auch schwer ins Ziel gewankt. Also ne, sie musste ja dann wirklich gestützt werden am Ende und das war schon heftig. Aber ja, man sieht halt auch bei den Frauen, dass die Bedingungen da auch für die Frauen ja, perfekt waren sozusagen, dass da jetzt halt auch krasse Zeiten rauskommen. Ich meine, Marathon mit 2,55 ist schon genau, vielleicht da auch noch, was so ein bisschen nochmal zu der Radzeit anknüpft. Gerade bei den Frauen ist es ja so, dass in den letzten Jahren da unheimlich viel Optimierung noch stattgefunden hat, gerade am Rad. Also wenn man sich irgendwie vor 5, 6 Jahren angeguckt hat, wie die Frauen auf den Rädern gesessen haben, das war ja noch was komplett anderes als bei den Männern. Aber mittlerweile ist ja auch bei den Frauen gang und gäbe, dass da jeder in den Windkanal geht oder zumindest die Top-Frauen in den Windkanal gehen und da wirklich extrem professionell arbeiten. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass die Zeiten dann doch nochmal ein ganzes Stück purzeln und wahrscheinlich auch die Marathonzeiten dann infolge von der besseren Radperformance nochmal ein ganzes Stück besser werden können. Ja. Ja. Wobei, wenn ihr die Ergebnisliste offen habt, dann gerade bei die Frauenergebnisliste, dann passt diese Zeit einfach da nicht rein. Ne? Du hast da Daniela Rüff und dann hast du Lucy Charles mit 4,38 und die Corey Abraham ist auch eine 4,38 gefahren. Und danach hast du nur irgendwie Zeiten von 4,40, 4,42, 4,45, 4,47 und dann 4,50er Zeiten. Wie gesagt, ne, also ich meine, das springt einfach einen so ins Auge. Ne? Eine Fabel, eine Männerradzeit, aber bei Frauenergebnislisten und dann der Rest, ja, der passt da irgendwo, ne? Ich will mich da jetzt nicht so darauf festbeißen. Also, es scheint jetzt so, das scheint mir jetzt selbst so, aber ja, das ist schon irgendwo mega krass. Mal schauen, was das Ganze. Ja, alles gut. Ich meine, im Endeffekt sieht man das ja. Ich meine, die Lucy Charles ist ja auch ein sehr gutes Rennen für ihre Verhältnisse gefahren. Sie ist ja eher so die Schwimmer-Radfahrerin, das Laufen fehlt ihr so ein bisschen und da finde ich auch, hat der Adrian schon recht, wenn er sagt, dass sie Anna Haug da vielleicht, wenn so, ja, eher so der Patrick Lange der Frauenszene wird und da könnte die Lucy Charles nämlich auch so ein bisschen eher die Probleme bekommen, die ist halt auch nur eine 3,05 gelaufen, das ist schon dann. Ja, ja, die hat einfach das Pech, dass es keinen anderen gibt, der mit ihr schwimmen kann. Die einzige, die da jetzt irgendwie mitgehalten hat, war die, na, hilf mir doch mal auf die Sprünge, die mitgeschwommen ist immer, ich glaube, die kam ja gar nicht ins Ziel, kann es sein? Lauren Brandon, oder? Lauren Brandon, nee, war doch auch die, so eine gute Schwimmerin. Die ist die ist ja rausgestiegen nach dem Fahrradfahren. Das ist, aber selbst dieses Jahr ist in der 51er Zeit geschwommen. Da hätte sie auch mit Lucy Charles nicht mithalten können. Da gibt es einfach keinen, ne, der da mithalten kann. Ja, die Lucy Charles, die hat ja wohl, das habe ich mal so bei der Übertragung mitbekommen, die hat ja wohl fast Lionel Sanders überholt. Ja, also sie hätte ihn überholt, wenn sie gleichzeitig gestartet wären. Die wäre, ich glaube. Ja, aber die ist da irgendwie auch am Männer rangekommen, meine ich. Also halt, haben die erzählt. Dritte oder vierte insgesamt, also wenn man die Zeit mal so vergleicht. Also ich meine, Josh Amberger hat ja 47 Bissi was und sie hat ja 48, 13. Ja, genau, 30, 30 Sekunden weniger. Ja, also das ist also auch schon eine krasse Leistung für, aber gut, sie kommt ja von daher. Genau, also das will ich jetzt nicht großartig in Frage stellen, ne? Also wenn man weiß, dass sie 100 Kilometer in der Woche schwimmt, dann weiß man, woher es kommt, also gut, die Geschichte von Lucy Charles, die kennt man ja. Muss man ja sagen, die hat es geschafft, bei dem Wechsel vom Schwimmen zum Triathlon eigentlich ihre Schwimmzeit kaum zu verschlechtern. Ne? Also da hat nicht viel gelitten. Das ist schon, hat sie schon gut hinbekommen. Ja, und sie wird ja auch stärker. Also auch jetzt gerade beim Radfahren und so. Also da hat sie sich vorher auch ein bisschen schwieriger getan. Und ich finde jetzt so die letzten, also gerade dieses Jahr hat sie sehr viele, auch große Erfolge gefeiert. Also ich glaube, ja, wenn Daniela Rief nicht wäre, dann wäre das ein sehr spannendes Rennen. Ja, vor allem, sie ist ja auch noch die Jüngste obwohl im Feld, auch muss man auch noch sagen. Also sie hat ja auch, das stimmt. Auch im Marathon hat sie sich ja dieses Jahr nochmal ein ganzes Stück verbessert. Von daher wird auf jeden Fall mit der zu rechnen sein. Also die anderen in dem Alter werden, also ich sag mal, alter Rülf, alter Anne Haug, die werden wahrscheinlich eher schlechter. Und bei Lucy Charles geht es eher noch bergauf. Laura Philipp ist auch nicht so alt, gell? Die ist auch noch recht jung. Nein, die ist ganz jung genug, ja. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Wollen wir damit mal die Frauen abschließen oder habt ihr noch was? Nee, eigentlich nicht. Keiner mehr dazu was. Dann will ich noch mal ganz kurz noch ein ganz kleines Thema von den Altersklassenathleten ansprechen. Das wisst ihr vielleicht. Ich habe das schon im Fernsehen gesehen. Ich habe auch Bilder gesehen, die waren echt krass. Ich war einmal im Fernsehen, da saß der Tim, der war ja auch noch dazu gekommen, ein bisschen später. Da saßen wir am Fernseher und haben so geguckt. Und da ist ein Ich hab gesagt, guck mal, Tim, guck mal, da fährt ein Peloton vorbei. Da war der Wurf auf dem Rückweg und da entgegen kam ihm ein dickes Peloton mit, keine Ahnung, 12, 13 Leuten. Ja, das war, ja. Ja, also die Verhältnisse waren schon ähnlich wie beim Ironman Texas zum Teil. Also da gibt's schon Bilder, das sieht wirklich heftig aus, dass da wirklich große Pools an Age-Grupper zusammenfahren und ja, also das ist auch eine Sache, die man ja jetzt halt immer öfter jetzt halt hört, weil die Stadtfelder immer größer werden, ne? Das war vor 10 Jahren vielleicht noch ein bisschen anders, die Leistungsdichte nimmt ja auch noch zusätzlich zu, also laut Berichten einiger Athleten, die dort gestartet sind, hat sich das Ganze wohl so nach 70 Kilometern beziehungsweise spätestens nach der Hälfte der Strecke da irgendwo auch gelockert. Ja, aber das ist auch so eine Sache, ne? Das bist du bei der Weltmeisterschaft und dann fällst du solche Pulks und dann. Naja. Ja, das ist halt so eine Never-Ending-Story. Ne? Ich sag mal, auf der einen Seite ist wahrscheinlich Iron Man auch noch ein Stück weit in der Pflicht, weil, was du schon sagst, ne? Die Leistungsdichte ist höher, die Teilnehmerzahlen ist höher und da kommen ja im Prinzip mittlerweile 1000 Leute gleichzeitig aus dem Wasser raus. Die haben, selbst wenn sie wollen, ja de facto gar keine Chance, sich auf der flachen Strecke auf so kurzer Zeit erstmal zu verteilen. Ne? Also das ist natürlich auch schwierig. Auf der anderen Seite, sage ich auch mal, wenn man fair fahren will, kann man natürlich auch irgendwie immer fair fahren, aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich immer so ein bisschen dazwischen. Also da muss sich wahrscheinlich von mehreren Seiten was tun. Aber die Diskussion ist wahrscheinlich so alt wie der Sport selber. Genau. Das stimmt. Das stimmt. Judy, ich würde mal sagen. Wollen wir vielleicht nochmal kurz. Warte mal, bevor wir das Ganze abschließen. Okay, vielleicht nehme ich das jetzt vorweg. Nochmal kurz auf unsere Tipps vom letzten Mal eingehen. Also, ich glaube, also zumindest Lukas, du und ich, wir lagen da schon ziemlich daneben. Ich mit Sanders und Lucy Charles. Wie jedes Jahr. Naja, also hier und da haben wir schon mal einen Volltreffer. Thomas, du warst da schon ein bisschen mehr. Ja, ich dran. Sag mal, mit Sanders und Kienle war ich ja auch schwer daneben. Aber ja. Ah ja, Kienle, genau. Kienle hast aber du gehabt. Aber ich sag mal, Patrick Lange hatte ich ja auch vorne gesehen. Ja. Gomez hatte ich ja gesagt, dass er, wenn er Glück hat, in die Top 10 kommt. Ist ja mit 11 auch. Hat er es jetzt nicht ganz geschafft. Ja, und ansonsten war für mich halt klar, dass Daniela Rief das macht. Selbst ich hatte ja gesagt, es muss schon viel passieren und selbst die Qualle konnte sie nicht aufhalten. Ja, und das ist auch noch, es ist viel passiert und trotzdem hat sie sich das nicht nehmen lassen. Aber das will ich nochmal kurz reinbringen. Also ich war wegen der Live-Übertragung war ich so ein bisschen mit Thomas in WhatsApp-Kontakt und da habe ich ihm danach geschrieben, nach der Qualengeschichte habe ich geschrieben, weißt du, das ist genau das, was ich meinte beim letzten Mal mit, wenn da nicht irgendwas, da passiert irgendwas und ich war mir sicher, die kommt nicht ins Ziel. Aber die hat das durchgezogen, das hat sie einfach so abgeschüttet. Also ja, die Frau ist schon Knaller. Ja, wobei man auch sagen muss, die hat mittlerweile, die ist halt heiß, die hat so einen krassen Siegeswillen entwickelt, glaube ich. Das ist schon, das stimmt auch, schon beängstigend. Ja. Das stimmt, ja. Aber auf eine Person muss ich nochmal eingehen. Keine Sendung ohne Braden Curry. Also das war mein Dark Horse und ich habe ja gesagt, hier, ich sehe den auf Platz 5 und der ist auf Platz 5. Ich hab gesagt, auf Platz 5 sehe ich ihn sogar auf dem Podium. Also auf Platz 5 alles möglich. Und ich finde, Der Typ hat so gelitten bei dem Marathon, aber der hat das so durchgezogen, wahrscheinlich so wie du, Lukas, beim Essen-Marathon. Ja, wahrscheinlich. Das hat ihm, ich weiß nicht, ob ihr den Zieleinlauf von ihm gesehen habt, der Matt Russell, also wäre die Ziellinie 5 Meter weiter, dann hätte ihn Matt Russell überholt, ganz klar. Der ist gerade so ins Ziel reingetummelt und der hat wirklich, also die letzten, glaube ich, 10, 15, 20 Kilometer ist er nur mit Schmerzen gelaufen. Also dafür auf jeden Fall echt Hut ab, weil das sind so Sachen, die mir gefallen, ne? Da einfach so beißen und nicht aufgeben und dann noch auf dem Platz. Ja, vor allen Dingen, er ist ja trotzdem mit seinen cool. 2,53 ist er ja noch eine Top-Marathon-Zeit gelaufen, ne? Da wären ja viele froh. Ja, aber das ist ja auch ähnlich wie bei Lionel Sanders, wenn man den Laufen gesehen hat, das sah ja echt schon hart aus, ne? Ja, der wankt auch ziemlich, gell? Also der hat auch nicht so den schönen Laufstil, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, also ich hab auch schon ein paar, paar Interviews mit ihm gehört, jetzt so in der letzten Zeit zu dem Rennen, und da hat er einfach gesagt, er hat es drauf ankommen lassen und hat es wirklich versucht, mit Patrick Lange zu halten, aber ja, so nach der kürzesten Zeit hat er dann gemerkt, ne, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten, musste ihn dann ziehen lassen. Aber schon mal alleine dafür, bei dem Rennen zu sagen, okay, ich versuch's einfach mal, ich will gucken, was drin ist, ne? Ich will schauen, ne, wie weit ich da irgendwie mithalten kann mit den Besten. Ja, das finde ich schon. Ja, da hatte sich gedacht, besser. Ich habe es im Gomez gezeigt, in Kreins, jetzt zeige ich es. Genau, und jetzt zeige ich. Aber das ist ja cool. Das, ja, das, der Plan das macht es ja dann doch wieder spannend, wenn man mal zwischendurch so Leute dabei hat, die auch mal bereit sind, da was zu riskieren. Ne? Ja. Ja. Musste ja. Und ein Wort noch zu. Ja. Ein Wort noch zu mit Russell, bevor ich da damit aufhöre. Letztes Jahr fast ums Leben gekommen, weil irgendwie, ich weiß nicht, vom LKW oder auf jeden Fall vom Auto angefahren, ganz schwer verletzt, hat sich wirklich zurückgekämpft. Innerhalb von einem Jahr ist er auf Platz 6 gekommen, wie gesagt, fast einen Braden Curry noch überholt, fast noch auf Platz 5 gelaufen, also zwischen denen waren es 3 Sekunden, glaube ich, oder so. 2,52er Marathon gelaufen, 4,12 Rad gefahren, also Wahnsinn, Wahnsinn, wie der sich nach vorne vorgearbeitet hat, nach diesem schweren Unfall. Dasselbe könnte man auch von Tim Don sagen, der ist zwar im Radfahren hat er sich gezeigt, aber im Marathon ist er nach hinten gereicht worden. Ich habe es jetzt leider geschlossen, ich kann ja auch gar nicht sagen, welcher geworden ist. Ja, der 36. geworden, okay, ja, der ja, 8,45, ja. Klar, natürlich das Gleiche, ja. War schon krass, so als Triathlet muss man heutzutage schon ja, stellenweise um sein Leben fürchten anscheinend. Nichtsdestotrotz wollte ich auch nochmal meinen Dark Horse mit reinbringen. Maurice Clavel, der auch fand ich, obwohl er, ich glaube, 19. damit er geworden ist, ja, sehr gut vorne mitgehalten hat am Anfang noch. Also ich glaube, bis der ersten Laufkilometer war ich sehr erfreut, ihn da noch Bildzeit bekommen zu haben. Ich meine, der ist ja ein gutes Rennen insgesamt. Ja, klar. Ja. Hat er bestritten. 47 Minuten laufen, 4,19 Radfahren, das sind alles wirklich sehr gute Zeiten. Und 3,08 Marathon ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern für seine erste Hawaii-Teilnahme, wenn die Bedingungen etwas besser waren. Vor allen Dingen war er gerade am Anfang wirklich in Aktivposten am Rad. Also der hat viel Führungsarbeit gemacht, hat Tempo gemacht. Ja, und macht Lust auf mehr. Genau, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ist auch noch sehr jung, glaube ich, mit 28. Was ich noch sagen wollte, ich wollte nicht abschließen, sondern ich würde gerne nochmal euer Fazit zu diesen Hawaii hören. Und ich fange mit Thomas an. Ja, ich weiß es immer noch nicht so genau, was ich von dem Rennen halten soll. Ich habe immer noch, wenn ich drüber nachdenke, so hat sich irgendwie alles komisch angefühlt beim Zugucken. Ich denke, mit Patrick Lange hat es auf jeden Fall den verdienten Sieger gefunden. Der hat alles richtig gemacht. Und ansonsten, ich hätte es toll gefunden, wenn Frodo dabei gewesen wäre. Ich hoffe, dass für nächstes Jahr nochmal Frodo sich da aufraffen kann und genug Motivation findet, da nochmal mit einzugreifen. Und ja, bin mal gespannt, was da kommt. Ansonsten, ich fand es fast, ich möchte nicht sagen, es war ein langweiliges Rennen, aber irgendwie haben halt durch den Ausfall von Sanders und Kienle ist halt wenig passiert. Ich sag mal, der Drops war relativ schnell gelutscht für den Patrick Lange. Auch wenn die am Anfang noch da zusammen auf die Laufstrecke gegangen sind, war eigentlich für mich schon klar, dass das da keiner mehr drankommt an den Lange. Adrian? Ja, also ich fand das Rennen gut. Also mir hat das irgendwie, also ich fand es nicht komisch, ich fand es irgendwie ja auch anders, ganz klar. Ich hätte mir gewünscht, dass irgendwie in der Wettervorhersage stand da jetzt auch irgendwas vom Regen. Das finde ich auch nicht schlecht, mal Hawaii mit Regen zu sehen, aber so durchgehend und so. Ich habe auf einen wirklich sehr spannenden Marathon gehofft. Das war so die ersten 10 Kilometer und dann, klar, so wie der Thomas sagt, der Drops war tatsächlich schnell gelutscht, als Cameron Wurf überholt wurde von Patrick Lange, war das Ding gelaufen. Da ging es halt jetzt nur noch um die Plätze dahinter. Wie gesagt, also ich fand es aber trotzdem wirklich sehr interessant. Gerade so mit den Leuten wie Braden Curry, Timothy O'Donnell und ich fand das Rennen interessant. War ein anderes Hawaii-Rennen. Ja, macht Lust auf mehr. Also ein Rekord nach den anderen gebrochen. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass der Schwimmrekord bei den Männern auch gebrochen wurde. Von Jan Sibbersen, ach so, ja. Den Manager von Patrick Lange, der früher auch so als Profi hier und da gestartet ist und wirklich bei sehr vielen Rennen so seine Bestzeiten beim Schwimmen hält und jetzt wirklich schon seit Jahren eigentlich so auf diese Zeit auf Hawaii schon hofft und hintrainiert. Das ist ihm jetzt gelungen. Allerdings haben mir die Bilder dazu nicht gefallen und darüber habe ich auch schon mal mit Thomas kurz gesprochen. Er hat sich dann nach dem Laufen feiern lassen. Er hat dann irgendwie minutenlang irgendwie ja, rumgehopst, Pause gemacht. Ich finde, das ist irgendwo kein Wettkampf mehr. Er hat es einfach nur auf diese Schwimmzeit eingesehen, hat das dann irgendwo mit 10:30, 10:40 dann irgendwie ins Ziel gebracht. Ne, Hauptsache, ich habe die Schwimmzeit. Das hinterlässt zumindest bei mir so einen kleinen faden Beigeschmack. Das Gute beim Ironman, muss ich dazu nur sagen, finde ich, dass er das ja beenden muss, damit er diesen Rekord akzeptiert bekommt. Also könnt ihr auch so irgendeiner von den Radfahrern einen Rekord aufstellen und danach ja, mit Krämpfen rausgehen. Aber ja, wobei, wie gesagt, das Radfahren und das noch nicht mal wahrscheinlich die Endzeit hat ja bei ihm irgendeine ja. eine Rolle gespielt. Und das finde ich, das ist ja immer noch ein Wettkampf. Ne? Also, und es ist ja immer noch ein Triathlon und kein Schwimmwettkampf. Und das halt, das habe ich mir gedacht, nee, also das gefällt mir nicht. Thomas? Ja, ich glaube, das war einfach so ein bisschen auch so von der Situation. Ja, ne? Der versucht es ja jetzt, glaube ich, echt schon lange, sich den Schwimmrekord auf Hawaii zu holen und da ist dann so ein bisschen aus ihm rausgebrodelt wahrscheinlich, dass er es dann endlich geschafft hat dieses Jahr. Ja, ansonsten weiß ich nicht, seh ich das jetzt gar nicht so krass wie du. Also man hat ja, jeder geht ja mit so einem eigenen Ziel ins Rennen und wenn es dann halt ist, den Schwimmrekord zu knacken. Ich meine, er hat ja trotzdem eine entsprechende Vorleistung gebracht und sich dafür qualifiziert. Und die, ich glaube, 10:37 oder was er da jetzt am Ende des Tages hat, ist ja nun auch nicht so schlecht für Hawaii. Nein, nein, das nicht. Aber naja, gut, ja, okay. Ja. Vielleicht sollte man das normal zu Ende bringen als jetzt hier so. Gut, ich habe es leider jetzt nicht gesehen, deswegen halte ich mich da mal zurück. Aber mein Fazit, ich schließe mich einfach an Thomas an, weil er eigentlich schon genau das gesagt hat, was ich jetzt auch sagen würde. Ich fand es, ja, also es waren viele ja vorne, sag ich jetzt mal, die mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Die ganzen, mit denen jeder quasi gerechnet hat, waren fast gar nicht zu sehen. Es ja, war ein bisschen komisches Rennen und wie gesagt, wie ich schon am Anfang sagte, ich habe noch gesehen, wie der Patrick Lange den Kevin Wurf überholt hat, habe da noch mal ein paar Minuten geguckt und ja, da war mir auch schon klar, dass das Ding gelaufen ist und ja, nichtsdestotrotz am nächsten Morgen habe ich mir dann vom Matt sagen lassen, wie es ausgegangen ist, weil ja, also wenn Patrick Lange das jetzt nicht gewonnen hätte, das wäre eine Riesenüberraschung gewesen und damit habe ich absolut nicht gerechnet. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, oder ich hoffe, sage ich es mal, für die Zukunft, dass wirklich der Jan Frodeno sich da vielleicht jetzt nochmal ein bisschen angestachelt fühlt und ja, jetzt hat Patrick Lange 2 Siege auf Hawaii und Jan Frodeno 2 Siege auf Hawaii und er vielleicht da seine Stärke rauszieht, nochmal nächstes Jahr zu zeigen, wer hier der deutsche Spitzenathlet im Triathlon ist und ja, deswegen hoffe ich da auf ein richtig geiles Duell, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das auch dann wird, wenn es dazu mal irgendwann kommen könnte, würde. Keiner mehr was? Gut, lassen wir so stehen. Ja, lassen wir so stehen. Hoffen wir auf jeden Fall nächstes Jahr. Denn nichtsdestotrotz wollte ich nochmal auf bestimmte Szenen, die mir zugetragen wurden beim Finish oder ja. Es sind einige Dinge vorgefallen nach der Zieleinkunft. Da könnt ihr jetzt mal kurz mich auf den Laufenden bringen, was genau da vorgefallen ist. Und ja, und ich. Naja, im Endeffekt, ja, Thomas, erzähl du. Oder Adrian. Thomas? Ja, im Endeffekt hat der Patrick Lange, nachdem er ins Ziel gelaufen ist, relativ schnell noch auf der Finishline seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Meine erste persönliche Reaktion war so ein bisschen Fremdschämen. Ja, allerdings. Wobei das natürlich auch, wie gesagt, ist halt meine Meinung. ich für mich gehört sowas halt nicht dahin auf so eine Bühne. Das wirkt dann immer so ein bisschen ja, inszeniert, irgendwie gibt den Medien was, was sie sehen wollen. Und das ist halt, das ist für mich so ein Moment, der gehört nicht irgendwie auf so eine öffentliche Bühne so vermarktet. Aber das sieht vielleicht auch jeder anders. Vielleicht ist das genau das, wie er es hat. Vielleicht sind auch die Emotionen so mit ihm durchgegangen, dass er das dann ganz spontan gemacht hat. Weiß man nicht. Im Endeffekt ist es dann wahrscheinlich auch egal, aber so die erste Reaktion war wirklich so, was macht er denn da jetzt? Wenn er einen Ring dabei hat, dann war es ja nicht, aus der Emotion raus. Aber okay, dann vielleicht war es wirklich aus der Emotion raus. Aber was ich hatte nämlich genau denselben Moment wie du, und das war beim Abklatschen mit Cameron Wurf, als er ihn überholt hatte. Weil ich habe nämlich, man hat die Hinterperspektive gesehen, und da hast du nämlich gesehen, dass da zwei Kameraleute genau an der Stelle standen, und ich hatte mir gedacht, das hat er aber gut hingekriegt, also gerade in dem Moment da vorbeiläuft, also, und das werden die Bilder sein, die um die Welt gehen, wo er dann noch. Aber das fand ich wiederum cool. Ja, aber ich fand, hatte ich so gedacht, sieht irgendwie ein bisschen inszeniert aus, aber gut, das könnte natürlich jetzt mein Gefühl dazu sein. Also das fand ich im Gegensatz zu seine so auf Knie fallen und so weiter Aktion, fand ich das viel besser. Also das, beziehungsweise irgendwie auch irgendwo lustig und cool irgendwie so, weil die andere Aktion da im Ziel, ja, also ich bin da wirklich genauso wie der Thomas, ich finde, das gehört nicht hin, dass da jetzt vor 100.000 Leuten, vor Fernseher und den ganzen Zuschauern, die da sitzen und so, ja, also ich meine, das Mädel, wenn die mal Nein sagen wollte, dann hat sie gar keine Chance dazu gehabt, oder? Bei den ganzen Leuten, also mal davon abgesehen, ja, wie gesagt, das ist irgendwas Persönliches, finde ich. Aber das muss jeder für sich wissen, das ist auch meine Meinung. Ja, der Patrick Lange hat das so gemacht und ja, ich so ist es. Ich bin da schon ganz auf eurer Seite eigentlich, was ich habe es, wie gesagt, noch leider nicht gesehen. Ich bin erst so bei genau 7 Stunden, da gibt's 7 Stunden im Rennen. Also ich habe die Aufnahme noch nicht ganz beendet. Wie gesagt, das werde ich noch. Ich habe nur ein paar Bilder auf Instagram gesehen. Was ich so empfunden habe, das Bild zu sehen, das ist irgendwie ist doch dieser Moment, dass er Ironman-Sieger geworden ist und dann, weißt du, danach dieser Heiratsantrag, irgendwie konkurrieren das doch so ein bisschen dann miteinander. Weißt du, ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen, eins von beiden ist nichts Besonderes, so, was ich meine. Das ja, oder eben, er will das halt doppelt besonders machen, ne? Er will sich halt, ne, dass der wird sich daran für immer erinnern, ne? So an diese Geschichte, weil er einmal zum zweiten Mal Hawaii gewonnen hat, unter 8 Stunden geblieben ist, 9 Streckenrekord hat und dann noch einen Heiratsantrag seiner Freundin gemacht hat. Die allerdings, und das wollte ich jetzt mal kurz nochmal anmerken, letztes Jahr stand da jemand anders und hat auf ihm gewartet, und dieses Jahr ist es wieder anders. Also, ja, ja. Okay. Also ist ja Patrick Lange überlassen, aber wollte ich nur mal festhalten. Ja, also das finde ich jetzt, gut. Ja, wollte vielleicht nochmal doppelt besonders machen. So würde ich jetzt auch nicht weiter ausschmücken. Muss ja jeder für sich wissen. Ich meine, wir haben, glaube ich, jeder hat seine eigene Meinung dazu, wann sowas angebracht ist oder wann nicht. Nichtsdestotrotz eine Geschichte zum Schmunzeln. Von meiner Seite aus war es das jetzt wirklich. Falls ihr noch einer von euch beiden Themen hat? Nein. Also, ja, das waren unsere beiden Themen. Thomas? Ich eigentlich auch nicht. Gut, dann war es das. Es war schon fast 2 Stunden. Naja, nicht ganz, 1,45. Ja. Dann sag ich schon mal sehr vielen Dank an euch beide für eure Meinung hier zu dem Ironman. Es war mir eine Ehre, und schön weiterlaufen und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Adios. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.